3, 2, 1. Kauf den Star Life Power Blower. Ja, nein, nicht. Willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Meisten Berlin Podcast. Irgendwas ist doch immer. Mein Name ist Stefan. Tja, und während andere Berliner Charme haben, hat dieser Mann hier einfach nur Redebedarf. Er ist wie eine Spätischlange am Samstagabend. Man kommt nicht an ihm vorbei und am Ende hat man Kopfschmerzen. Aber irgendwie gehört er dazu. Hier ist der Großmeister des gepflegten Abschweifens, der Mann, der selbst beim Atmen noch ein Argument findet. Hier ist unser René. Hallöchen. Die muss schon wieder müssen. Den sollte man der Medien jetzt mal. Ja, sind mal kurz vor. Hey Stefan. Hallo und herzlich willkommen da draußen an den digitalen Empfangsgeräten. Hallo. Heute zur 186. Ausgabe an diesem wunderschönen 18. März 2026. Mhm. Und hast du wirklich gerade eben Schamhaar gesagt? Scham. Berliner Scham. Scham. Okay, ja. Und auch wieder mit dabei der Mann, der die Gabel schneller im Hals hatte als das Mikrofon am Mund. Hi Marc, guten Appetit, lass dir schmecken. Hallo René und alle Freunde da draußen und hier bei uns im Podcast des gepflegten Rührkuchens. René. Prost. Ja, Freunde des gepflegten Rührkuchens, genau. Wir greifen erstmal zum Glas und sagen Prosit, weil so ein Rührkuchen, der kann schon mal im Mund ein bisschen mehr werden. Aber der ist gar nicht so trocken. Nö. Wie kommt es denn, dass du einen Rührkuchen mitgebracht hast? Ja, wie kommt denn das? Ich hatte mir nochmal die letzte Folge angehört. Ausgerechnet Rührkuchen. Ja, unglaublich. Hättest du 11 Rührkuchen mitbringen müssen. Nein, dass du das daran gedacht hast. Ja. Hervorragend. Also super Idee, René. Ja, großes, vielen Dank dafür. Kino. Auch danke, Marc. Super Idee, den Kuchen einfach in 3 Teile zu teilen und jeder hat ein Stück. Ja, genau. Ne? Also andere sind da nachhaltiger und essen den über eine Woche auf. Wir machen den innerhalb von Minuten alle. Ich bin für eine Woche satt danach. Ja, ich würde endlich mal. Voll und satt, wie schön ist das. Ja, meine Lieben da draußen, auch ich begrüße euch ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Biete Unterhaltung, Suche Zuhörer. Wir haben wieder jede Menge Sendung vor uns und deswegen geht es auch gleich tierisch los. Aber die Sache mit dem Kuchen wollen wir natürlich nicht unerwähnt lassen. Ja, und ich spreche gleich mal vor und sage euch auch, wo wir sind. Wir sind nämlich heute wieder mal bei Stefan im Büro, weil erstens, Monsieur hat keinen Urlaub mehr. Das tut uns natürlich partiell leid. Naja, so nur ein bisschen eben. Auf der anderen Seite, wir freuen uns ja, wenn du die Wirtschaftskraft der Stadt weiter mit stärken willst. Wobei wir immer noch nicht wissen, womit. Aber du bist wenigstens mal da. Sehr schön. Ja, Stefan, unsere Bank ist natürlich wieder da. René hat es auch wieder geschafft. Da freuen wir uns auch, obwohl er gerade ein bisschen Krümel von seinem Rührkuchen auf dem Teppich verliert. Egal, aber hey, das ist ja nicht sein Teppich. Wir sind dabei bei Stefan im Büro. Kann das kein Problem. Essen. Ja, wieso sind wir denn jetzt schon wieder bei Stefan im Büro? Genau. Wir waren doch letzte Woche draußen. Nicht letzte Woche, sondern letzte Ausgabe vor 2 Wochen. Aldi, weil es, wie ich schon angekündigt hatte in der letzten Ausgabe, typischer Berliner Frühling. So, der Schnee ist weg, es wird pappewarm und dann normalisiert sich's wieder. Die Sonne weg. Und nun mussten wir wieder ins Büro, weil draußen hätten wir es vermutlich nicht ausgehalten. Weil hier 2 Weicheier am Tisch sitzen. Ja. Denen es zu kalt ist. Ja. Aber seltsamerweise heißen die beide René, aber gut. Ja. Ich bin derjenige mit den leichten Fingern und leichten Zehen. Nein. So hat jeder seine Bewegchen. Mit Steinen schmeißen. Ja. So ist das. Stefan. Ja, hier schön warm. Ja, das ist schön. Ja. Genießt es und Kuchen schmeckt? Ja, ich hoffe, dass ich eine Pause finde, um den zu essen. Na, mal gucken. Naja, du kennst doch René und mich und wir haben dann einen großen Redeanteil und da wirst du ja bestimmt mal abbeißen können. Ich dachte schon, der schmeckt den Kuchen nicht, gib ihn rüber. Genau. Aber René, wir müssen auch aufpassen auf deine Gesundheit. Du kannst nicht so viel Kuchen essen. Stefan, du siehst auch wahnsinnig frisch aus heute. Ja, ja. Ist das so? Ja, ja, frisch frisiert und so, Brille geputzt, einwandfrei. Irgendwas. Ich höre die Ironie raus. Ironie? Ich doch nicht. Ich höre auch keine Ironie. Nee? Okay, freut mich. Sehr gut. Ja, nee, du bist auch wirklich ganz adrett gekleidet. Ich wünschte, wir würden heute per Video aufzeichnen. Ich würde das, mein Bild, was ich von dir habe, gern mit denen da draußen teilen. Ja. Aber lass uns inhaltlich werden. Gab es irgendwas Weltbewegendes in den vergangenen 2 Wochen, von denen du uns berichten möchtest? Was Weltbewegendes in den letzten Also in deiner Zeit? Welt natürlich, was dich aus der Komfortzone geschmissen Welt. Hat. Eher unspektakuläre Dinge. Wie gesagt, Urlaub war vorbei. Wieder arbeiten gegangen. Nochmal ein Volleyball-Wochenende gehabt. Eines der letzten. Normales Leben. Normalisiert. Viel programmiert. Viel programmiert. Ja, natürlich. Auch privat. Ich wollte gerade sagen, privat, also nicht mit der Arbeit. Ah, da fällt mir auf, weil du sagst gerade programmiert. Ich habe doch eine Mitteilung gekriegt, dass es wieder ein neues Tippspiel gibt. Oh. OST-Tippspiel. Ja. Habe ich eine Mitteilung gekriegt. Das ist natürlich auch eine Nachricht für euch da draußen, weil Stefan betreut ja nicht nur als Hans Dampf in allen Gassen unsere Website berlin-podcast, erst die Stadt und dann das Ding.de, sondern er hat auch noch sein eigenes Tippspiel, OST. Ja. Was auch immer das bedeutet. Ost. Online-Sport-Tipp. Genau. Ja, Hauptsache Ost. Gutes Stichwort, weil die Playoffs der Volleyball-Bundesliga starten. Ah, und da kann man bei dir jetzt mittippen. Da kann man mittippen. Ne? Ist nur ein kurzes Tippspiel, weil die Playoffs sind ja nur 1,5 Monate maximal, glaube ich. Naja, wie lange geht es, ist ja egal. Die Frage ist, wie viele Spiele da getippt werden können. Genau, jede Menge. Frage, Stefan? Ja. Wenn ich jetzt mit ein paar Freunden tippen will, alleine, ohne dich, ohne ist das auch möglich? Gegen viel Geld ist das möglich. Natürlich. Ja, Stefan, viel Geld macht da alles. Wir machen alles möglich, ja. Dann bitte an mich wenden und dann. Machst du einen eigenen Tippkreis auf? Ja, das cool. Kann man machen. Den Fünfer jetzt. Nein, kostet ja nichts. Also, Stefan kann mir nicht mal Geld für diese schlaue Frage geben. Egal. Ja. Gibt's ein Projekt, Programmierprojekt, von dem du erzählen kannst oder. Und du sagst, du hast privat so viel programmiert, das wird ja nicht nur am Tippspiel gewesen sein, oder? Unter anderem das Tippspiel. Ne, ich habe jetzt zuletzt mal meine Systeme ein bisschen aktualisiert. Natürlich, das klingt nicht nach Programmierarbeit. Doch, muss ja, also gerade im Webseitenbereich, also PHP, MySQL, muss man ja ab und zu mal die Systeme auf den neuesten Stand bringen, wenn neue Versionen rauskommen. Wenn der Hoster quasi auch neue PHP-Versionen freischaltet. Na gut, dann passt man gegebenenfalls den Code an, weil irgendwelche Features deprecated sind oder wegfallen. Aber es ist jetzt nicht so, dass du neue Logik erarbeitet hast. Naja, also neue Logik nicht. Oder zum Beispiel auch Laravel-Update gehört ja auch dazu bei einigen Projekten. Das wissen die Leute dann draußen nicht, was das ist, aber ist auch egal. Ist viel zu technisch. Ja, aber du hast gefragt. Danach nicht, aber egal. Naja, gut, aber wir wollen ja nicht nerdig werden hier. Ne? Ihr wisst, dass wir alle drei aus der Softwareentwicklung kommen und vielleicht machen wir irgendwann nochmal eine Spezialausgabe, wollen wir über das Programmieren reden. Das glaube ich auch ganz spannend. Ich würde damit ich würde damit nicht anfangen, weil nachher gefunden war der Gefallen dran und dann springen die letzten drei Hörer auch noch ab. Ich werde sehr oft gefragt, auch im Kollegenkreis, was machst du da eigentlich? Ja. Also, ich glaube, das Interesse ist da. Und auch von deinem Chef natürlich. Ja. Aber Stefan, die kleine Anekdote magst du mir verzeihen, als ich dich gefragt habe, was gab es denn in den letzten 2 Wochen? Du erstmal so, eigentlich nichts. Erinnert mich daran, dass ich neulich einen meiner besten Freunde angerufen habe, habe ihm zu seinem Geburtstag gratuliert. Ja. Dann auch gesagt, was gibt es da eigentlich so neu? Und so, beim Alten. Ja, okay. Und dann haben wir noch so ein bisschen miteinander gesprochen und so, habe mich nach der Familie erkundigt, etc. Und das ein finden und ob er jetzt noch irgendwie schön feiert und sonst irgendwas, was man eben so macht, so ein bisschen Smalltalk. Und irgendwann so gegen Ende des Gesprächs kam dann raus, ach übrigens, ich werde Opa. Ich glaube, ich werde Vater. Mann, kann ich da nur sagen, ja. Du fragst die Leute, wie geht's ihnen? Oh, gut, Standardantwort, wird gar nicht groß drüber nachgedacht. Gibt's was Neues? Pff, nö, eigentlich nichts. Du, das ist auch eine Standard. Weil die Leute selber vergessen, was in ihrem Leben so passiert ist. Es ist auch eine Standard-Kinderantwort und da spielt das Alter keine Rolle. Das geht bis ins, bis übers Teenager-Alter hinaus. Das auf diese Frage. Was, wie geht's dir? Gibt's was Neues? Kommt nichts. How are you? Und dann heißt es so, weißt du, einen Tag später rufst du an und sagst, warum kann ich nicht mit dir sprechen? Ich bin in Paris. bin gerade unterwegs. Und was gibt's Neues? Nichts. Ich habe dich doch gestern angerufen. Ja, eben. So. Ich habe noch nie meinen Sohn im live im Radio gedisst. Das war jetzt das erste Mal. Er wird es mir verzeihen. Echt? Na mal, Leo. Strich Nummer 1. Genau. So ist das. Ja, wie waren denn eure 2 Wochen? Du tust, als wir nicht zusammen verbracht haben. Nee, also meine letzten Wochen waren geprägt von Museum. Dein Job? Nee, nicht mein Job. Privatvergnügen. Hm? Ich hatte von der Museumskarte doch erzählt. Ich muss noch mal kurz gerade biegen, falls Privatjob falsch rübergekommen ist. Und zwar, ich hatte empfohlen die Jahreskarte Basic für die staatlichen Museen zu Berlin für 25 Euro. Mit der Einschränkung, dass sie nur am Wochenende von 11 bis 13 Uhr Einlass gewährt. Mit unendlich langem Aufenthalt innerhalb der vorgeschriebenen Öffnungszeiten. Immerhin. Und unter der Woche ab 15 Uhr, glaube ich. Ne? Also ein guter Preis. Wenn man überlegt, dass ein Museumsbesuch 14 Euro kostet, ist man mit 2 Besuchen drin. Oder raus, besser gesagt. Ja. Und was ich, glaube ich, nicht ganz gerade gerückt hatte, war der Umfang der Museen, die in Berlin damit zu besuchen sind. Es sind die staatlichen Museen zu Berlin und die umfassen nicht, und das muss ich leider nochmal betonen, nicht das Naturkundemuseum. Skandal! Leider. Hm. Nicht das Technikmuseum. Leider. Mhm. Und nicht das Deutsche Historische Museum. Leider. Unter den, nicht dieses Deutschlandmuseum, sondern das Deutsche Historische, ne? Mhm. Unter den Linden. Ja, und das Deutschlandmuseum auch nicht. Also Samurai-Museum, diese ganzen Fashion neuen Sachen sind auch nicht mit bei. Aber es ist auf jeden Fall mit dabei, das Bode-Museum. Immerhin. Die Novotäte kann man sich angucken. Also es sind 4, 5 Museen allein auf der Museumsinsel. Ja, und wie gesagt, nach 3 Besuchen bin ich immer noch nicht satt. Ja. Also das schon eine Empfehlung auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja. Hm. Auf jeden Fall. Das ist ja gut. Ich würde es auch gerne machen. Ich wünschte, ich hätte jemanden, der mit mir da hingeht, weil zu Hause darf ich da nicht fragen. Sobald das Wort Museum oder Museum fällt, heißt er immer, ich bin raus. Ja, das Ding ist, Kultur. Ich kann das so, ich kann das schon voll verstehen, weil du gehst ins Museum. Und dann dreschen diese Dinger da auf dich ein, so völlig kontextlos. Was? Wieso kontextlos? Naja, du kannst jetzt da durchrennen und diese Kärtchen lesen, aber ich finde, ich finde es günstiger, wenn man hingeht und weiß, was einen erwartet. Und dann vielleicht so diese, weißt du, du bist vorher, du informierst dich vorher und sagst so, ah, hier griechische Götter zum Beispiel, so hat man das jetzt mit dem Kind gemacht. Wir haben gesagt, pass auf, wir gehen auf Götter, wir machen Götter-Bingo. Habe ich mit ChatGPT Bingo-Scheine erstellen lassen mit Götternamen drauf, verschiedene. Und verschiedene Scheine, damit jeder einen anderen hat, wie es beim Bingo mal so ist. Ne? Und dann musste man beim Gang durchs Museum gucken, ob man den Gott irgendwo sieht. Und dann konnte man abkreuzen. Und das ist dann gleich, du gehst rein mit einer Mission und mit einer ganz anderen Aufmerksamkeit, weil du so ein bisschen ein Ziel hast. Und ich wette, du hast deine Kinder bei diesem Spiel nass gemacht. Ja, ich wusste ja, welcher Gott definitiv nicht in dem Museum existiert. Und der stand nicht auf meinem Bild. Nein, das gibt's auch. Also es ist genau zu dem Ergebnis gekommen, was ich mir vorgestellt hatte. Man ist aktiv durch das Museum gegangen, man hat geguckt, ne? Man hat halt genauer hingeguckt. Und ich finde halt, wenn du so ins Museum gehst, dir wird irgendwas präsentiert, das ist wie so, als wenn du an einem Fließband sitzt und dann fährt was vorbei und wird kurz erklärt. Am allergeilsten sind natürlich so eine geführten Touren. Also wenn du tatsächlich einen Moderator hast, der dich an die Hand nimmt und sagt, und jetzt schauen Sie mal bitte hier rechts, dann sehen Sie Bäume. Ja, der kann so ein bisschen, weil dieses Lesen, ich finde es mega anstrengend. Der liest ja mal so, wenn ein kleines Schildchen ist, ist zu wenig Kontext. Wenn du so eine ganze Tafel liest, ist es zu anstrengend. Und dann nur als Tipp für die staatlichen Museen zu Berlin, da gibt es einen kostenlosen Audioguide, nicht nur, ich glaube im Museum ist der kostenlos zum Mitnehmen, ansonsten gibt es eine kostenlose App und das glaube ich ist ganz gut. Erinnert mich an die Deutschlandtour, die ich mit Tina mal gemacht habe, da waren wir auch dann unter anderem in Rothenburg ob der Tauber, wunderschönes Städtchen. Und da sind wir dann auch tatsächlich mal in so einem Museum gegangen, da habe ich Tina dann mal dazu gekriegt. Da ging es so um die Geschichte des Rechtssystems in Deutschland. Also früher war der dann so Richtung Mittelalter oder so, war der dann so, siehst eine Frau mit roten Haaren auf der Straße und sagst, das ist eine Hexe. Und 2 Wochen später wurde die, was ich irgendwie gefoltert etc., damit sie gesteht, dass sie nicht mit dem Teufel im Bunde steht. So. Ihr kennt das alles. Na jedenfalls, da war es so, dass es wahnsinnig anstrengend war, weil wir hatten die entsprechenden Brillen nicht dabei. Meine Brille, ich bin kurzsichtig, ist ja nur zum in die Ferne gucken, aber wenn ich die Brille abnehme, um das zu lesen, dann komme ich nicht nah genug an die Sachen ran oder muss mich bücken und dann wird es für den Rücken anstrengend. Mhm. Also nach anderthalb, zwei Stunden sind wir da raus und waren völlig fertig, völlig wie geredet, weil Tina ging es irgendwie ähnlich. Also kleiner Tipp für euch da draußen, Museum, eine schöne Geschichte, aber denkt an die richtigen Brillen. Ja, und denkt auch daran, nicht zu nah ran. Ich habe in der alten Nationalgalerie zweimal Alarm ausgelöst. Ja, ja. Na, Klassiker. Ja. Mit der Nase ging. Beim ersten Mal habe ich. Aber die Leute, die haben bloß um die Ecke geguckt, so, der schon wieder. Du, beim ersten Mal habe ich den Zusammenhang gar nicht sofort erkannt. Ich bin nur da durchgelaufen, habe geguckt und dann hörte ich auf einmal Alarm. Und dann dachte ich, hey, was ist das für ein Geräusch hier? Und die Museumswächterin guckte nur und ich dachte, ach, vielleicht ist das einfach so intervallmäßig, um zu zeigen, wir haben hier Alarm. Und beim zweiten Mal habe ich dann aber den unmittelbaren Zusammenhang festgestellt, als ich vorm Denker stand. Der Denker. Mhm. Der ist so viel kleiner, als ich dachte. Och. Ja, das ist nur so ein Tisch hoch hier, so wie so ein Schoßhund so groß. Ja, ja, ich dachte auch, das wäre Lebensgröße. Also ich gehe davon aus, dass das Original war und nicht kein Replikat. Muss ich nochmal recherchieren. Auf jeden Fall, nee, Replika heißt das ja nicht, Replikat. Das ist absolut korrekt. Ja. Auf jeden Fall, genau, und da hatte ich den Zusammenhang erkannt, weil dann auch sofort die Wächterin reinstürmt, das war ein gesonderter kleiner Raum, und sagte, gib Distanz. Gib Distanz. Go away. Ja. Ich weiß nicht, ob es mit mir gesprochen hat oder mit dem Denker. Ich weiß es nicht. Genau, also das kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Und jetzt am Wochenende werde ich mich mit einem ehemaligen Kollegen tatsächlich auch in einem Museum treffen. Wir haben uns lange nicht gesehen, wollen ein bisschen plauschen. Und da haben wir gedacht, ach, da war schon mal ganz entspannt dabei durch eine schöne Atmosphäre. Mhm. Und unterhalten uns dabei. Oh. Und wenn man mal irgendwo hängen bleibt mit dem Auge, dann guckt man halt. Klingt toll. Genau. Das zum Thema. Guter Plan. Museum. Wenn mal nichts im Fernsehen läuft. Und das passiert quasi ständig. Ja. Ja. Genau. Und eine zweite Sache will ich ganz kurz noch einschieben, weil ich es auch sehr interessant fand. Ich war jetzt letzte Woche bei WeWork. Das ist so ein Shared Coworking Space. Ne? Also ein. Ja, kennen wir. Ich finde es mega cool. Also ich bin da rein. Ich habe jemanden dort besucht, der dort einen Büroraum hat. Und es ist total cool. Also du mietest entweder so einen kleinen Büroraum oder du mietest dich mit einer Karte ein, mit einer Monatskarte. Dann kannst du dich da frei bewegen, kannst nur die abgeschlossenen Büroräume, die vermietet sind, nicht benutzen. Aber ansonsten hast du da richtig geile Sitzecken, Couchecken, Stehtische, Bartische. Also es ist Hammer. Alles, was man zum Arbeiten braucht. Also die Atmosphäre ist wirklich, wirklich krass. Der Spaß kostet 300 Euro im Monat. 300 Euro im Monat, ja. Donnerwetter. Du brauchst keinen Strom, kein Internet, brauchst du nicht um eine Putzfrau kümmern. Die Frage ist, ob ich da genug Monitore finde, weil ich brauche zwei 4K-Monitore, zusätzlich zu meinem Laptop. Nee, es gibt, glaube ich, also man kann auch Zeug ausleihen, aber ich glaube, es gibt Arbeitsplätze, wo man sich anstöpseln kann, das weiß ich jetzt nicht so genau. Und jetzt das beste Feature, weil 300 Euro rechtfertigen das für eine Person definitiv nicht unbedingt. Also du hast auch einen Barista vor Ort, also Kaffee und so ist umsonst. Oh, schön. Obstkorb gab es nicht. Ein Skandal für den Preis. Aber an einem Tag in der Woche, also mindestens an einem Tag in der Woche, da war ich nämlich da, gibt es Alkohol. Yes! 300 Euro? Marc ist dabei. Immer. Ja. Das ist ja billiger als in der Kneipe. Nee, warte, und das eigentlich vielleicht einmalige Feature an der Sache ist, du kannst auf der ganzen Welt diese Workspaces benutzen. Also wenn du in Berlin bist, gehst in Berlin in WeWork rein, wenn du es gibt natürlich auch andere Anbieter, die werden es ähnlich handhaben. Wenn du in Madrid bist, gehst du da in einen rein, kannst vorher anrufen, kriegst dann so einen temporären Tisch auch zugewiesen oder rennst da halt wild rum. Ja. Anekdote, das ist Urzeiten her, also ich sag mal Tendenz 20 Jahre, wahrscheinlich eher 30, war ich in Steglitz in der Schlossstraße, als ich da noch gewohnt habe, bei McDonald's. Boah, es gab mal eine Zeit, da ging ich regelmäßig zu McDonald's, Gott sei Dank ist dieser Wagen jetzt weitergefahren. Na jedenfalls, da kam eine ältere, um nicht zu sagen alte Dame rein und sie sagt, ja, ich hätte gerne dies und das und bla und so weiter. Und dann ging es ans Bezahlen und dann zückte sie eine goldene Karte, das war eine goldene McDonald's-Karte, legte die auf den Tisch und sagte, hier bitte. Und die Leute kennen wir nicht und sie nur so, Entschuldigung, ich bezahle damit überall auf der Welt bei McDonald's. Und die Leute waren natürlich so, ach du Scheiße, das kennen wir überhaupt nicht, das haben die noch nie gesehen. Ich weiß gar nicht, ob es sich nachher aufgelöst hat, ob denn der Filialleiter kam, der denn in der Zentrale angerufen hat, der denn den Chef von McDonald's angerufen hat und gefragt hat, sag mal, kennst du die Alte? Aber das nur als kleine Anekdote. Hm, das war die älteste Scammerin auf der Welt. Ja. Nee, die haben dann den McDonald's-Clown angerufen. Ob das ist die Frau von Ronald McDonald. Das war die Frau vom McDonald's-Clown. Ja, vielleicht. Nee, und das, die ein geiles Feature eigentlich, ne? Wenn du Reisender bist, kannst du überall auf der Welt mal eben dein Büro aufschlagen. Und die Tageskarte gibt es auch. Also wenn du das für einen Tag mal machen willst, was denkt ihr, was kostet für einen Tag? Na, wenn 300 im Monat, an einem Tag vielleicht 20 bis 50 mehr. Euro. 20 bis 50? Ja. Boah, also 50 Euro ist auch die Größenordnung, die ich angenommen hatte, aber Tendenz eher knapp drüber. Nee, 30 Euro tatsächlich. Ja. Siehst du, knapp sonst über 50 hätte Euro. Unverhältnismäßig gefunden. Also ich muss sagen, für den. Ja, die, also die Atmosphäre ist halt geil, ne? Also wenn man so ein Mensch ist, der Atmosphäre zum Arbeiten braucht, um so ein bisschen in Stimmung zu kommen, dann ist super. Wir sind Softwareentwicklung, wir brauchen Ruhe. Also? Hast du da. Aber es ist so wirklich, du kommst da rein, es ist wie so ein kleiner Mikrokosmos und da wirbeln Leute rum, überall sitzt irgendwo in einer Ecke. Du kannst dich halt überall hinflezen, wo du halt gerade Bock hast. Wenn du auf dem Sitzsack sitzen willst, wirfst du dich in den Sitzsack. Wenn du ja gut, dann wäre es für mich ideal, wenn die Location scheint ja okay zu sein. Aber dann die anderen Leute raus. Ja. Nur für mich allein. Also der ist so groß, da kannst du auch Leute, findest du auch ECMO keiner ist. Ja, aber eine geile Erfahrung. Wer ist denn die Zielgruppe von so einem Coworking Space? Ich war bei der Zielgruppe. Nee, so wenn du ein kleines Startup bist, wo du vielleicht sagst, komm, ich will auch ein bisschen interagieren mit anderen Leuten vielleicht, ne? Dann ist du das brauchst nicht Ort. Ständig ein Büro, sondern nur eben ab und zu. Ja, das ist ja ein Kostenfaktor, das anzumieten. Das sind ja Festkosten. Und wenn du die einfach eliminieren kannst, indem du sagst, okay, ich miete mir nur ein Büro an, mal für die Monate, wo ich es tatsächlich brauche, dann kannst du ja einen Arsch voll Geld sparen. Also ich finde, im Vergleich zu einem normalen Büro ist es nicht günstig. Also der Preis, ich habe den Preis für das Büro gesehen, für zwei Leute gemietet. Und der ist unverhältnismäßig hoch, möchte ich mal behaupten. Also da bist du sogar pro Person bei 600 Euro, wenn du dann deinen festen Raum hast. Und der Raum ist klein. Da ist wirklich nur zum Abschließen Tisch drin, kein Fenster, zwei Stühle. Ja. Aber wäre halt Privatsphäre. Und das gute Auto kannst du, wenn du Gäste oder Kunden hast, nimmst du die mit rein und dann setzt du dich mit denen auch irgendwo hin. Nimmst auch dieses Ambiente dann noch mit, ne? Weil, also ich war schon begeistert, bin da rein, ich bin da wie so ein kleines Kind mit offenen Augen und gerecktem Hals durch diesen Laden gelaufen. Okay. Und der ist dreietagig, ist an der Warschauer Straße. Na, Coworking Spaces gibt es ja mittlerweile wie Sand am Meer, ne? Also spätestens seit Corona. Nicht, aber ich habe gehört, dass die ganz schön, wegen Corona, sind die ganz schön in den Keller gefallen. Echt, aber eigentlich müsste ja der Trend eher umgekehrt sein, weil. Na, bei Corona war das Problem. Ja, bei Corona war das Problem Lockdown. Mit vielen Leuten. Ja, aber seit Corona, ne? Also nach Corona, seit dieser Zeit. Genau. Und aber ich kenne auch noch eine andere Form. Es ist kein Coworking Space, sondern das sind eher so Bürogebäude, die dann halt quasi für eine gewisse Zeit immer nur vermietet werden. Also da kenne ich einen Kumpel, der hat eine Firma und der hat es in verschiedenen Städten, der mietet da einfach nur Büros an für eine gewisse Zeit und da ist dann auch komplett die Ausstattung da, braucht er sich nicht drum kümmern. Also ein ähnliches Modell, aber es ist kein direkter Coworking Space. Es machen tatsächlich auch größere Firmen. Also ich weiß von einer Firma, die hat locker über 30, 40 Leute gehabt. Und also die Infrastruktur ist. Die haben auf Dauer so ein Coworking Space angemietet fest. Kriegst ja auch den Namensschild an die Tür, hast einen Schlüssel. Genau, ne? Irgendwie so in die Richtung geht. Und da war der Hintergrund, die wollten Location wechseln und das ist ja auch nicht so einfach in Berlin, so von einem kündigen und dann ins nächste Büro kommen und die haben das ein bisschen überbrückt, haben sich ein bisschen Flexibilität auf die Art und Weise verschafft. Wir brauchen hier nur rausgucken, da ist ein Tower mit, weiß ich, wie viel? Das wäre eine Eiswohnung. 40 Etagen, das ist ein kompletter Büroturm. Ja. Da gibt es nicht eine Mietwohnung drin. Ja, gut. Ihr wisst, wir springen gerne. Ich muss noch mal ganz kurz zu McDonald's zurück. Also, die McDonald's Goldcard ist eine seltene, meist nicht käufliche VIP-Karte, die kostenloses Essen, oft 6 Monate bis ein Jahr in bestimmten Filialen ermöglicht. Sie wird primär durch das jährliche McDonald's Monopoly-Gewinnspiel vergeben, manchmal auch als exklusives Geschenk an Prominente. Dann war er prominent vielleicht. Oder spielt viel Monopoly. Wie gesagt, das ist 20 oder 30, sind jetzt eher 30 Jahre her. Ja, die war wohl keine Ahnung. Also damals gab es auf jeden Fall das McDonald's Monopoly noch nicht, zumindest nicht hierzulande. Hm. Naja. Genau. So, das waren meine zwei Wochen. Deine zwei Wochen. Hast du schon über deine zwei Wochen berichtet? Tja, überleg mal. Hatte ja gar keine zwei Wochen. Erinnere dich mal an die letzte Viertelstunde zurück. Also ich glaube, aufgepasst. Marc drängt darauf. Das Problem ist, er hat Kuchen gekaut, ne, weil er mit voller Konzentration in seinem Kuchen. Da hat das Gehirn, die andere Gehirnhälfte ausgesetzt, weil die auf Essen aus war. Nee, du schließt bestimmt. Sie fragt mich nach meinen letzten zwei Wochen und ja. Ich antwortete wahrheitsgemäß, hä? Genau. Nee, das ging ja gar nicht. Ich hatte dir sofort das Wort entrissen, aber. Nee, ich habe es dir ja erteilt, kein Problem. Ja. Ja, meine letzten zwei Wochen. Ihr habt ja mitgekriegt, ich habe euch ja mit der Nase darauf gestoßen, dass ich mein neuestes privates Pro-Bono-Projekt beendet habe. Oder besser gesagt, in Version 1.0 veröffentlicht. Ah, ja. Diese Website, matzen-maler.de. Mhm. Eine aufstrebende Malerbude. Und ich habe für denen einfach die. Haben die eigentlich gute Malerpreise? Ich habe keine Ahnung, weil die arbeiten nicht für Endkunden im klassischen Sinne, sondern die haben nur Businesskunden. Okay, dann war das jetzt Werbung ohne Zielgruppe. Ja, also, aber. Aber man kann. Es ist eine Zielgruppe, es ist nur. Ihr seid nicht die Zielgruppe. Punkt. Genau, auf jeden Fall könnt ihr euch mal das Werk von Marc angucken, damit ihr so wisst, was Marc überhaupt beruflich macht. Was Marc so in seiner Freizeit macht. Was ich beruflich mache, ist ja noch so ein bisschen was anderes. Wir hoffen, ihr wisst es danach auch noch. Ja, also das war ein Highlight für dich, das Projekt das, abgeschlossen. Ja, genau. Ist kann ich nachvollziehen als Softwareentwickler. Ansonsten TV-Tipp, irgendwie Tina und ich, wir saugen seit ein paar Wochen irgendwie The Rookie ein. Ich weiß nicht, ob ich davon schon hier berichtet habe, so eine Fernsehserie. Okay. Und wir gucken es bei Netflix. Handelt von einem schon älteren Mann, also ist jetzt irgendwie kein Jugendlicher, der irgendwie gerade aus der Schule oder von der Uni kommt. Und er fängt dann irgendwie quasi im 12. Bildungsweg dann bei der Polizei in Los Angeles, LAPD. Und er ist dann da der Rookie. Er entwickelt sich dann aber relativ schnell. Ach, Polizei. Wird dann da selber zum Ausbilder und hat dann eben andere Rookies, die er eben ausbildet. Und die Charaktere werden entwickelt. Und ich mag die Serie einfach sehr, weil sie ist zwar so ein klassisches Episodenprinzip, also so von dem Aufbau her wie eben wie so eine klassische Serie. Also nicht so, dass die einzelnen Episoden so aufeinander aufbauen, so nach dem Motto, wenn du die eine Folge guckst, dann verstehst du sie nicht, wenn du die vorigen drei nicht gesehen hast. Ganz so ist es da nicht. Ja. Also wie gesagt, die Geschichten und die Charaktere werden zwar weiterentwickelt, aber so eine einzelne Folge kann man immer gut gucken. Und egal, welche Folge man guckt, die sind irgendwie immer alle unterhaltsam. Ja? Manchmal hast du ja so Serien, wo du sagst, so, ah, naja, die paar Folgen in der und der Staffel, das war so langatmig oder langweilig oder hat mich irgendwie nicht gecatcht. Kann ich da nicht sagen. Da ist irgendwie immer Action, da ist immer witzig. Also das wäre so ein Tipp von mir. Aber das Serienthema hat sich tatsächlich verändert. Ne? Also wenn man an die früheren Serien denkt, wie du gerade beschreibst, da konntest du eine Woche die Folge gucken, nächste Woche hast du sie verpasst, übernächste Woche konntest du flüssig weitergucken. Jo. Und wenn du jetzt an sowas denkst wie hier, wie heißen die? Goat? Game of Thrones? Mhm. Ich glaube, da darfst du keine Folge verpassen, dann fehlt dir ein Stück. Absolut, weil es eine fortlaufende Geschichte ist. Da baut eben jede Folge aufeinander auf. Ach ja, früher war es besser. ich habe auch noch einen Serientipp, der auch aufeinander aufbaut. Läuft aktuell bei Join und natürlich wie gewohnt seit neuestem auch auf YouTube. Oder umgekehrt. Auf Join, YouTube, also Sat1. Ja, ProSieben Sat1. ProSieben Sat1 Media AG. Ja, und zwar The Race, dritte Staffel. Das Rennen. Genau. Ich bin jetzt, sie hängen ein bisschen her, ich weiß gar nicht, ob schon die offizielle Staffel begonnen hat, weil sie haben diesmal so ein leichtes Prequel und ein Behind the Scenes mit reingebaut. Geschichte ist aber dieselbe. Leute werden irgendwo auf der Welt ausgesetzt und müssen dann schnellstmöglich, ohne einen Cent in der Tasche, irgendwo hinkommen. Das führt uns natürlich, das muss ich hier sofort einschieben, zu einem Zwivi. Das ist ein Zwischenwitz. Ich habe 500 Euro verloren beim Rennen. Ich sag, was rennst du, lauf langsam. Und weiter zu René. Okay. Ich will jetzt nicht so viel spoilern, weil das auch Teil der Spannung ist, wo die dieses Mal sind. Ich habe die letzten Orte waren, glaube ich, gewesen Nordafrika. Also wirklich Nordafrika. Da mussten sie nach Deutschland. Genau. Und ohne Geld. Ohne Geld, ja. Sie dürfen natürlich Geld schnorren. Sie dürfen natürlich auf irgendwelche Art und Weise versuchen, an Geld ranzukommen, ja. Genau. Und ich muss sagen, dafür, dass da so wenig Content, also das ist jetzt nicht gerade sehr contentlastig, ne, dieses Konzept, kommen da gute Sachen bei rum. Ja. Hm. Sehr empfehlenswert. Parallel, ich weiß nicht, ob es auch schon läuft, Most Wanted, ähnliches Konzept, Leute in Sträflingsanzügen, also schön orangefarben, müssen, Orange is the new black. Müssen, ja. Glaube ich, auch von A nach B kommen und dürfen dabei nicht von Huntern erwischt werden. Und die, und das ist jetzt auch so ein Fernsehkonzept geworden, die haben riesengroß Telefonnummern, glaube ich, auf dem Rücken stehen. Das heißt, du kannst die Telefonnummer anrufen und kannst den Huntern die dann eben Hinweise geben. Oder du drehst das Spiel um und gibst falsche Hinweise. Ja, ist ein YouTube-Format von Otto Bulletproof. Ach, der schon wieder. Wenn es mich nicht täuscht. Der schon wieder. Und bei der letzten Staffel. Ich habe noch nichts von ihm gesehen. Echt? Auch nicht. Bei der letzten Staffel war Joey Kelly dabei. Und der Typ, der bei TM3 oder 9 Live, dieser so ein großer Blonder, unser Alter. Jürgen Milzki? Nee, sieht aus wie Jürgen Milzki, der andere, genau. Egal. in der Twitch-Szene kennt man ihn, weil er ziemlich eng verbunden ist mit. Also so ein Dunstkreis von Montana Black. Mhm. Ja, das ist ja auch so deine ich Bubble, wieder, ne? Und ich wiederhole mich ja ungerne, aber auch der schon wieder. Ja. Genau. Also das kann man gucken. Ansonsten läuft natürlich aktuell Germany's Next Topmodel. Jo, an der Stelle stell dich bitte auf den Tisch und frag, wer es wissen will. Genau. Also wirklich. GNTM. Aber noch irgendwas Trashiges, was gerade läuft? Trashig. Heute ist Mittwoch, ne? Ja. Heute ist Mittwoch, der 18.3. Heute läuft Aktenzeichen XY. Hm. Ungelöst. Ungelöst diesmal. Ja, immer noch so, sagen wir mal, so mulmiges Gefühl erzeugend wie eh und je. Hm. Ja. Man wartet auf den Moment, wo man seinen Nachbarn sieht. Deswegen guckst du das. Oh Gott. Ach übrigens, das gibt es auch regional. Da heißt das Täter-Opfer-Polizei. Ja, sehr gut. Wir kennen ihn persönlich. Ja, wir haben ihn kennengelernt. Ja. Herrn Mel... Dings... Ja? Madel. Madel. Uwe Madel. Ja. Exakt. Nee, Stefan und ich sind ihm über den Weg gerannt. Genau. Er hat uns freundlich gegrüßt. Ihr habt ihn umgerannt. Er war auf dem Weg ins Studio. Ich glaube, wir waren gerade fertig. Aufzeichnung, ja. Und er kam auch rein. Genau. Ja. Ja, das stimmt. Sehr gute Sendung. Sehr gute Sendung. Ja. Gibt es auch als Podcast namens Im Visier. Ja, das ist dann so genau themenlastiger, Medienopferpolizei. Täteropferpolizei ist ja mehr so mit Zeitbezug. Das heißt, da werden aktuelle Themen behandelt. Genau. Und Im Visier ist immer, die nehmen sich ein Thema raus und besprechen das. Ah, okay. Nicht weniger interessant, deswegen, ja. Und wenn wir schon mal in der Sparte sind, was auch sehr empfehlenswert ist, ist Aktenzeichen XY. Mit dem ursprünglichen Moderator, wie hieß er? Zimmermann. Ede, sagt man, Eduard Zimmermann, genau. Auf YouTube. Die alten Folgen aus den 70ern und 80ern angucken. Ich kann es empfehlen. Du meinst also, die sind hervorragend gealtert? Die sind hervorragend. Vielleicht kannst du noch helfen. Ja. Man kann quasi die... Sagen Sie mal, ich habe hier bei YouTube gerade eine Folge gesehen von 1974. Ich wollte da mal einen Hinweis geben. Genau. Genau. Verpiss dich, du Anrufer. Ja. Da gab es ja wohl schon die Fälle, ich weiß gar nicht, wo ich die sind, woher hab, da gab es wohl Fälle, dass Schauspieler, die in der, die Szenen da gespielt haben, auf der Straße erkannt und gemeldet wurden. Das ist gefährlich dann, ja. Oder dass dann irgendwelche Akzente falsch gemacht wurden. Also man kann die Entwicklung der Schauspielkunst wohl sehr gut an diesen alten Folgen nachvollziehen. Ja, sehr empfehlenswert. Und wenn wir schon mal in den 70ern hängen, was auch sehr empfehlenswert ist, Captain Future. Also nicht nur wegen der hervorragenden Musik, sondern unfassbar wegen geil. Der richtig guten Atmo, die dieses ganze Ding mitbringt. Ja. Auf YouTube auch in kompletter Länge sehbar. Es ist leider schlecht gealtert, weil, also ich verstehe auch nicht, bis heute nicht, warum die thematisch ja nicht uninteressanten Captain Future Folgen, warum die noch nicht nochmal rebootet werden. Ja, sollte es also mit derselben visuellen Sprache und mit derselben Musik und einfach nur optisch ein bisschen ansprechender und ein bisschen besser synchronisiert. Ich weiß nicht, irgendwie finde ich, ist diese Serie einfach in dieser Zeit gefangen und sollte gar nicht verändert werden. Das sehe ich anders. Ja. War denn Daft Punk damals schon Musik davon oder bildet man sich das nur ein? Das bildet man sich nur ein. Das ist das sowas wie, dass der Monopoly-Mann keinen Monokel hat? Der Mandela-Effekt? Was? Na, hat der Monopoly-Mann einen Monokel? Weiß ich nicht. Wer ist der Monopoly-Mann? Der auf dem Monopoly-Spielbrett ja, drauf ist? Das Logo oder irgendwie der Typ. Könnte sein, ja. Ja. Und was hat das mit Mandela zu tun? Weil man. Wie kommt die Scheiße aufs Dach? Genau, weil man irgendwas von Nelson Mandela denkt, was nicht stimmt und alle sind davon überzeugt, aber es ist de facto ist das falsch. Hm. Zum Beispiel das KitKat-Schriftzug ist auch mit dem Mandela-Effekt behaftet. KitKat. Ja, ja, der Schokoriegel. Hm? Ist ein Bindestrich? Nein. Dann siehst du, und der Mandela-Effekt ist, dass viele Leute denken, da wäre einer und sie sind davon sehr fest überzeugt. Okay. Tja, sowas prallt wirkungslos an mir ab, wie ich gerade feststelle. Offenbar. Aber nee, ich dachte wirklich, Daft Punk und Captain Future, ich weiß nicht, ich habe das irgendwie in Zusammenhang gebracht, ganz toll. Kann ja zeitlich eigentlich gar nicht sein. Nicht wirklich. Es ist vermutlich die optische Assoziation zwischen diesem einen Professor, dieses fliegende Gehirn, das sieht ein bisschen so aus, und die Musik wie die Masken, die Daft Punk immer tragen. Und was wahrscheinlich auch ist, die Musik in dem Film, in der Serie Captain Future, ist ja auch sehr synthlastig. Und Daft Punk ist ja, es spielt ja auch gerade damit, mit dieser Musik aus dieser Zeit. Ich weiß nicht. Kann ich zeitlich nicht einordnen, weiß ich nicht. Gut, na dann, ja. Lasst das auf euch wirken. Wir wechseln das Thema. Stefan hat was vorbereitet. Du kannst es ja mal nochmal belegen bei der nächsten Folge. Was soll ich da belegen? Was? Wir haben gerade belegt, dass ich mir das nur einbilde. Ja, aber kannst ja nochmal in Zahlen ausdrücken, wann das eine war und wann das andere, ob es dann passt. Guck mal, da noch was du hast, achso, ich dachte, du recherchierst, wollte ich Stefan gerade das Wort geben, dann bitte, was hast du denn für uns? Seine Maschine vorstellen. Weil wir gerade hier so bei Film- und TV-Tipps waren, aber eigentlich nur bei TV-Tipps. Ich habe ja letzte Folge erzählt, irgendwie, ich muss mir unbedingt den Film Inception nochmal angucken, weil ich die Filmmusik so toll finde. Ja. Und da hat der René ja dann gesagt, oh ja, guter Tipp, Filmmusik Inception muss ich mir auch nochmal anhören. Hast du das gemacht? Nee, ich habe was anderes gemacht. Ich habe gesagt, ich wollte es eigentlich ins Lächerliche ziehen, sich einen Film anzugucken, ohne hinzuschauen, weil du hast ja gesagt, du willst ihn dir anhören, den Film. Ja, weil du gerade im Zimmer, wie heißt er? Hans Zimmer. Im Hans Zimmer. Im Game. In Hans seinem Zimmer warst, im Hans Zimmer Modus warst, wolltest du dir den Film ja nur anhören, was ich nachvollziehen kann. Und was, zu welchem Ergebnis bist du gekommen? Ja, habe ich doch schon gesagt. Also, ein Genuss. Mein Genuss, ja. Also die Filmmusik von Inception kann ich mir rauf und runter und vorwärts und rückwärts anhören. Das ist wirklich mal etwas von Hans Zimmer, wo ich sage, das gefällt mir. Aber das habe ich letzte Woche alles schon behandelt. Ich wollte da jetzt dran anknüpfen und sagen, es gibt nicht nur Filme, die tolle Musik haben, sondern auch Videospiele. Ach du je. So. Ja. Und da ich ja rein fernsehtechnisch, so serientechnisch, so ein wahnsinniger Fan von der Serie The Witcher bin, das basiert ja auf einem Videospiel und verschiedenen Büchern, habe ich mal geguckt, ja, wie ist denn da so die Musik? Und musste feststellen, ja, so prinzipiell, nicht schlecht. Hab dann dabei aber, weil ich so tief im Game drin war, festgestellt, es gibt da so Add-ons, so DLC, so Downloadable Content, für den man extra bezahlt. Also eine Erweiterung von The Witcher. Oh, da muss ich auch noch sagen, Erweiterung für welchen Teil? Ich glaube, Erweiterung für The Witcher 3 namens Heart of Stone. Die hat ein ganz eigenes Thema und sticht richtig heraus und da kann man wirklich fast jedes Stück hören. Ganz großer Tipp von mir, hört da mal rein. Ist auch wunderbar zum Arbeiten, weil da wird nicht gesungen. Welche Richtung ist das? Wie muss man sich das vorstellen? Medieval, würde man sagen. Ja. Also so ein bisschen mittelalterlich, aber mit modernem Bums. Da gibt es übrigens, ich weiß jetzt nicht, wonach man da suchen muss, aber es gibt so neue Musik in Medieval gemacht. Also so Eminem auf Medieval-Style. Müsst ihr mal googeln. Aber was du zu der Musik sagst, ich glaube, früher war das immer so, dass du zu jedem Spiel so einen Soundtrack hattest. Also ja, ich kenne das von NFL Madden, da fand ich die Musik Spiele, richtig gut. Da konntest du ja auch immer die Playlist einstellen und da war, es gab nachher dann sogar, dass du Lieder auswählen konntest, die dann hören willst und welche nicht. Oder Need for Speed oder so ein anderes Rennspiel. Gran Turismo. Ja, das sind schon, das ist ein fester Bestandteil der Spieleentwicklung. Man denkt immer nur an die Grafik, aber das ist genau wie bei Filmen. Die Musik gehört einfach fest dazu. Wobei ich glaube, bei Elite übrigens nicht anders. Elite. Elite Dangereux. Nee, aber wobei ich denke, dass heute nicht mehr so eine Rolle spielen muss, weil du hast ja einen MP3-Player oder irgendwas und dann hörst du den beiden die Musik, die du hören willst. Da brauchst du doch nicht. Nein, das verstehst du nicht, René. Guck mal, das ist doch genau wie bei Filmen. Es gibt eine bestimmte Szene und dafür, darauf abgestimmt, wird eine Musik eingespielt. Mhm. Und die Musik, die du dir raussuchst, die kann unmöglich genauso gut dazu passen. Oder sagen wir mal so, nicht in jedem Fall. Ich hätte da einen richtig guten Tipp. Und zwar den Kontrast zwischen Spiel und Musik. Und zwar würde ich mal bei einem sehr schnellen Spiel, zum Beispiel bei einem Autorennen, mal klassische Musik hören dabei. Das ist so ein seltsames, aber cooles Gefühl. Leute da draußen, René driftet gerade schon wieder ab. Ich lenke ihn ab. Ihr ruft ganz schnell 112. Ich habe das nämlich schon mal ohne Spiel gemacht. Ich war am Alex unterwegs. 112. Es war sehr, sehr trubelig am Alex und ich hatte mein neues Siemens S35i, glaube ich. Damals? Eins der ersten Handys, wo man MP3s drauf abspielen konnte. Das erste Handy und in Farbe. Es war ein Song, mit LC-Display tatsächlich noch. Ja. Und es hatte eine. Also es konnte MP3s abspielen und es war ein Song drauf und zwar irgendwas von Beethoven. Ein Song. Und dann habe ich mangels anderer Musik eben diesen Song angemacht, war am Alex, da war Trubel, Jubel, Heiterkeit und auf die Ohren kommt Beethoven und ich fand diesen Kontrast so geil. Diesen Unterschied zwischen dem, was passiert und dem, was ist. Ja. Deswegen also bei so einem actionreichen Spiel mal klassische Musik hören. Erinnert mich ein bisschen an einen auch anderen sehr guten Soundtrack und dort auch an eine Stelle und zwar mit von Jean-Paul Gaultier waren die Kostüme das fünfte Element. Das fünfte Element. Und da ist nämlich auch eine Szene, wo so eine Action-Szene, wo wilde Sau quasi gerade visuell abläuft. Ja, und wo die Opernsängerin. Und im Hintergrund ist die Opernsängerin. Das ist genau dieser Effekt. Ja. Ja. Genau. Nicht schlecht. Ja. Aber ich merke, ihr seid ziemlich viel vom Fernseher unterwegs. Ich habe von meinen letzten 20 Jahren erzählt. Entschuldige. Das auch noch, genau. Aber mag denn noch mehr? Ja. Wir waren beim fünften Element. Rechnet ihr das mal durch. Der Eindruck täuscht nicht. Und dann kommen noch so Sachen wie, oh mein Gott, es ist gerade Sonntag und man kommt langsam mit dem Frühstücksfernsehen auf Sat 1 so langsam in die Gänge. So was guckst du? Und dann läuft da Werbung. Ja, das gucke ich ehrlich gesagt sehr gerne. Gerade du als Fernsehjunkie, du müsstest das eigentlich lieben. Na jedenfalls, es kommt Werbung und Tina fängt an rumzuseppen wie ein Blöder. Und dann schaltet sie nicht mehr zurück. Und dann landet sie, ich weiß nicht wo, und dann wurde er angepriesen. Der Starlife Powerblower. Könnt ihr euch darunter etwas vorstellen? Ja. Nein, aber wir wissen, dass die mittlerweile damit spielen. Ist ein Gartengerät. Das hast du bestimmt im Media-TV-Shop. Genau, Media-TV-Shop. Aber du weißt, dass sie pleite sind, ne? Die verschwinden. Nichts kaufen. Völlig irrelevant. Die Werbe. Erzähl doch mal von deinem neuen Spielzeug. Ich habe das nicht gekauft, um Gottes Willen. Ach so, ich dachte. Bin ich denn das wahnsinnsfette Beute? Reicht es nicht, dass ich mit euch hier abhänge? Weiter abdriften muss ich nicht. Ich brauche noch so ein bisschen Restkontrolle in meinem Leben. Ein bisschen Würde. Jedenfalls dachte ich so, das ist wieder so typisches Ding, wo du denkst, aber die Leute können doch unmöglich so blöd sein und denen das alles abkaufen, was ihnen da marketingtechnisch so in mundgerechten Häppchen irgendwie aufbereitet wird. Also, der Starlife Powerblower ist ein Gerät, nicht wie ein Staubsauger, sondern der pustet eben Luft vorne raus. Und der ist natürlich wahnsinnig stark und dann haben sie gezeigt, damit kriegst du von deinem frisch geputzten Auto, kriegst du ratzfatz das Wasser runter, dann ist das Ding trocken oder dann, hast du eine schmutzige Veranda oder Terrasse in deinem Garten, dann gehst du mit dem Starlife Powerblower darüber und dann innerhalb von ein paar Sekunden ist das alles wieder sauber. Ist das sowas wie ein Kärcher? Nee, es arbeitet mit Luft. Laser. Nicht mit Wasser. Aber wenn das so viel Druck erzeugt, brauchst du ja Waffenschein. Power. Also hier, mir hatte mal jemand den Balkon gereinigt mit dem Kärcher. Und der hat gesagt, muss man vorsichtig sein, der ist halt, der kann einen verletzen. Ne? Ja, ist Sand drin. Nee, mit Wasser. Mit Wasser. Wasser kann ich auch. Mit Wasser kannst du ja Stahl mitschneiden. Als er den angeschlossen hat, der hat bei uns an den Stromkreis angeschlossen, hat den eingeschaltet. Da ist die Sicherung. Ist die Sicherung gekommen. Also das Ding muss so eine Power brauchen und wenn das mit Luft, wird dann nicht weniger Power. So, und jetzt stelle man sich vor, ein solches Gerät, also es hat nicht so viel Power, dass du damit irgendwie Glas oder Stahl schneiden kannst. Da kommt eben ordentlich Luft vorne raus und es läuft natürlich auf Akku. Und dann gucken sich die Leute das im Fernsehen an und denken so, boah, guck mal hier, die Szene ist ja geil. Da ist gerade frisch Schnee gefallen auf dem Gehweg und da kommt er mit dem Starlife Powerblower. Ich sag's bis zu 20 Mal, damit es wirklich jeder gekapiert hat. Kommt vorbei und ist der Weg wieder frei. Und du denkst so, ist das jetzt irgendwie das Video komplett fake, dass da überhaupt nichts dran stimmt? Das ist halt KI generiert. Wo ist der Fehler im System? Weil das Gerät wurde angeboten für, ich weiß nicht, so 59 Euro oder so. Da denkst du, das ist ja ein sehr guter Preis. Da kann man ja gar nichts mit falsch machen. Ja, dann kommt das Ding eben aus China. Die wissen auch, wie man Elektrogeräte baut. Und wenn ein CE-Zeichen drauf ist, dann bin ich doch 100% auf der sicheren Seite. Nee, CE steht ja dafür China-Export. Ja. Das ist wirklich so. Ja, es gibt verschiedene CE-Zeichen. Na, jedenfalls der Punkt ist, ich bin dann relativ schnell zu dem Punkt gekommen, angenommen, man versucht dem Gerät jetzt mal nichts Schlechtes nachzusagen, dann heißt das, dass es richtig viel Power hat, dass du damit den Schnee wegkriegst, wenn er noch nicht festgetreten ist, dass du damit ratzfatz dein Auto irgendwie trocken und deine Veranda sauber kriegst. Aber dann hält der Akku doch höchstens 2 Minuten, wenn das Ding so viel Power hat. Na, das geht ja gar nicht anders. Wie oft brauchst du den denn? So musst du ja vorangehen. Stefan, du versuchst hier gerade Partei zu ergreifen für ein sterbendes Pferd. Ja, also ich sag mal, das ist halt der Sinn von solchen Shops, die ihre Produkte da. Der Sinn davon ist, die Leute zu verarschen und Geld zu machen. Aber das hast du ja überall. Geld zu machen. Guck dir die, hast du mal, guck mal, zwei Stunden so ein Shopping-Sender. Nee. Ja? Aber das habe ich auch gerade gesagt, das reicht ja, wenn ich mit euch hier sitze. Naja gut, aber das ist schon, ja, es ist schon krass und das ist Psychologie pur, ne? Und Marketing und das funktioniert halt, sonst würden die und ja nicht so erfolgreich. Ich dachte mir, ich nutze mal das Forum, die Leute darauf hinzuweisen, ey, sucht immer den Fehler, weil es gibt ihn, mit Sicherheit. Der letzte Fehler, den Tina und ich diesbezüglich gemacht haben, war Media Live Shop oder wie das Zeug irgendwie heißt. Da war so ein Gerät, da hast du, wie so ein Besen ist das und unten hast du dann so ein großes, also irgendwie was ein Anbau an dem Stab. Das heißt, du sollst es wie so ein Besen durch die Küche irgendwie hin und her bewegen. Und unten drunter hast du 2 rotierende Scheiben. Da kriegst du dann so Aufsätze, die mit Klett irgendwie festgemacht werden. Kennt man. So, und dieses Ding, das war auch so eine Totgeburt. Also es kam an und es hat auch ein paar Monate funktioniert, aber es hatte so viele Sollbruchstellen. Also am Ende ist der Stiel ständig abgefallen, der Akku war, wie gesagt, nach ein paar Monaten komplett breit und so weiter und so fort. Aber das Problem geht in beide Richtungen, denn es gibt auch viele Sachen, die sind sehr, sehr teuer. Die erwecken den Eindruck, sie müssten so teuer sein und die sind auch solide, aber sind völlig überteuert. Also es gibt Unternehmen, die nehmen viel zu viel Geld für Sachen, die man definitiv günstiger verkaufen könnte. Aber ihr Preis sollen selber bestimmen. China-Schrott ist ein schönes Stichwort für YouTube. China-Schrott. Da gibt es nämlich sehr schöne Videos von, was siehst du, wenn du es kaufst und was bekommst du. Ja. Und da liegen manchmal auch Welten dazwischen. Ja, so Unboxing-Videos, sowas. Sind dann Unboxing-Videos, genau. Und er zeigt im Prinzip, was er kauft. Und dann, wenn das ankommt, siehst du den Unterschied zwischen Wahrheit und Realität. Genau, das kauft er meistens in dem bekannten chinesischen Shop. Genau. Ich war übrigens auch. Wie nennen sie? Shein und Temu. AliExpress. Und AliExpress. AliExpress also auch chinesisch? Ja. Okay. Ich habe einmal bei AliExpress gekauft. Okay. Idiot! Also mit den Sachen, die ich gekauft habe, bin ich eigentlich sehr zufrieden. Die haben genau das getan, was sie sollten. Kaputt gehen. Wasser. das nicht. Rein, ja. Aber was tatsächlich ein bisschen, also wo, ich war ja schon vorinformiert und wusste, man muss aufpassen, was man kauft. Genau. Aber was ich ein bisschen scheiße fand bei AliExpress ist, da steht ein Preis. Weiß ich nicht, steht ein Euro kostet das oder 1,23 €. Dann packst du das in den Einkaufswagen und dann kostet es aber nachher, wenn es bezahlt, deutlich mehr. Versandkosten. Nee. Die 1,23 Euro sind dann immer, das ist so ein bisschen wirr und dafür steht AliExpress und Temu, glaube ich, auch in der Kritik. Die Preise sind dann nicht super transparent, sondern das ist dann so, das bezahlst du, wenn du Neukunde bist und dann mit deinem Rabatt. Und jetzt zeigen die dir aber alle Artikel rabattiert an Und dann kriegst du nachher den Rabatt auf einen Artikel. Stimmt, das habe ich auch schon mal in einem Bericht gesehen, ja. Ja. Aber ja, es waren, ich habe 70 Euro, ich glaube, ich habe 70 Euro angelegt und die waren gut angelegt. Mhm. Was hast du bestellt gehabt? Ich hatte eine Perücke. Ach, für deine Party dann. Ja, okay, dein Fasching. Eine Brille, mhm, eine ohne Stärke. Ein T-Shirt, mhm, C64 T-Shirt. Mhm. Oh, okay. Diverses Bastelzeug, also von Schneide, Falze, Skalpell, beidseitige Klebepads. Hm. Aber keine Technik. Sozusagen. Nein. Ja. Nee, da war ich übrigens tatsächlich sehr, sehr vorsichtig. Ja. Da hatte ich mal ein Video gesehen, da wurde so Temu-Zeug von einem Elektro-TÜV geprüft. Und der Witz war, die nahmen das Ding halt in die Hand und sagten, hä? Das waren zwei Typen. Guck mal, hier ist unser Siegel drauf. Hm. Ja, ja. Unser Prüfsiegel. Ich kenne die Firma gar nicht. Wir haben die nie geprüft. Hm. Ja. Ja, so geht das. Aber bei Technik finde ich es gefährlich, tatsächlich. Ja, gerade bei Strom muss man auch aufpassen. Ja. Und deswegen nochmal, wenn ihr dieses CE-Zeichen seht, im Internet gibt es, das findet man schnell den Vergleich zwischen dem CE, was für China-Export steht, und dem CE für dieses Sicherheitszertifikat. Ja, das europäische. Die sehen nämlich tatsächlich fast sehr ähnlich. Aber nicht ohne Grund wahrscheinlich. Ja, um Klagen zu vermeiden, ist das China Express Logo ein bisschen. Export. China Export. Habe ich Express gesagt? Ja. Ja, nee, ich meine China Export. Ist ein bisschen anders. Das sieht ein bisschen anders aus. Wenn man sie nebeneinander sieht, sieht man den Unterschied. Ja. Sie wollten sich, glaube ich, nur einer Klage entziehen. Ja. Haben sie auf Mauer erfolgreich gemacht. Ja, auch cleveres Marketing in Anführungszeichen. Ja. Funktioniert ja sehr gut. Ich hasse Marketing. Ja, ich arbeite auch nicht im Marketing. Grüße an unser Marketing. Ne? Oh Mann, oh Mann. Stefan, oh Mann. Wie wär's jetzt mit einem kleinen Spiel? Ting. Da muss der René mal kurz das Aufnahmegerät ein bisschen zu mir ziehen, damit ich auch bequem auf die Couch packen kann. Okay, und das heißt, warum ist solltest du dich jetzt bequem auf die Couch packen? Ja, weil das ist ja dann so die Moderatorin-Spiel-Dings. Zuerst habe ich mal eine Quizfrage an euch. Ja. Marc hat es bestimmt mitgekriegt, der guckt ja fleißig die Abendschau. Wir sind ja im Berlin-Podcast. Wie viele Tiere gibt es denn im Berliner Zoo? Meinst du jetzt Arten? Meinst du Arten oder meinst du Tiere? Insgesamt. Also, wenn es zwei Elefanten gibt, ist das ein Elefant oder zwei? Sind zwei Elefanten ein Tier? Es gab unterschiedliche Tiere, sondern nur Tiere insgesamt. Genau, es gab eine Inventur. Da wurden die Tiere gezählt. Jetzt aktuelle Zahlen. Zählen da auch die Ratten und Mäuse, die da nicht hingehören? Nein, da zählen vor allen Dingen da die Ameisenhügel. Also alle Individuen, die es gibt. Also nur die Gefangenen, aber nicht die, die da vielleicht jetzt so wohnen. Nur sag's endlich. Warte, in welchem Laden? Zoo. Tierpark und Zoo. Kann es auch getrennt sein? Beide zusammen. Tierpark und Zoo? Beide und zusammen. Aquarium. Aquarium habe ich, das zählt so zu, habe ich, denke ich mal. Ach, die Fische sind da auch noch mit drin. Ja. Das ist wichtig, dann weil. Sind viele. Ja, dann sag mal eine Zahl. 4.500. Oh, krass. Für was jetzt? Für Zoo, ja? Oder? Für alle zusammen. Für alle zusammen. 4.000? Ich wollte 3.500 sagen. Völlig daneben. Völlig daneben. Ui. Noch ein zweiter Versuch. Mehr oder weniger? Ich muss sagen, mehr oder weniger, genau. Na, mehr natürlich. Mehr? Oh. Naja, dann hauen wir noch eine Null hinten ran. Was? 40.000? 40.000? Du hast angefangen. Warte. 40.000. Ich versuche mir gerade im Kopf jetzt 40.000. Jetzt hört ihr, wie René schätzt. Ja. Warte, ich zähle sie kurz ganz schnell durch. Ich zähle sie ganz schnell durch. Stefan, viel mehr. Wahrscheinlich sind es 4.510. Nein. Okay, wir zählen runter. 15.000. Okay. Und du sagst? Ich sage natürlich. Er hat 40.000 gesagt. 45.000. Okay. Naja, seid ihr ja beide ziemlich dicht dran. Also insgesamt gibt es 28.374 Tiere. Der Punkt geht an René. Ja. Das hast du so schnell ausrechnen können, dass ich näher dran war? Ja. Gut. Und das Krasse ist, im Tierpark sind es gar nicht so, Marc. Du bist nett. Sind es nur knapp 6.500 im Tierpark und im Zoo sind es fast 22.000. Im Zoo sind es mehr als im Tierpark? Das hätte ich auch nicht gedacht. Dann sage ich dir mal, wo die Tiere artgerechter gehalten werden. Aber guck mal, 28.000. Ich bin 13.000 weg. Ja. So 15.000 Unterschied. Und du 12. Naja, ihr seid schon. Nein, 17. Du bist nicht 17 bei 40 geblieben. Unterschied. Nein, 28.000 sind es und ich habe 45.000 gesagt. Ach, du bist auf 45 hochgegangen. Ich dachte, du hast 40 gesagt. Du warst dabei. Genau. Ja. So, und jetzt noch die zweite Frage von den ganzen Tieren. Wie viele Arten gibt es? Also wie viele Arten gibt es im Zoo und Tierpark? Und Aquarium. Kannst du eine kleine Hilfestellung geben? Warte. Keine weniger. Zahl. Keine. Es sind weniger als Tiere, genau. Nee, ich wollte wissen, wie viel Tiere sind denn pro Art ungefähr da? Oh, René, schätz einfach. Genau, schätz jetzt einfach. Los. Okay, ich fange an. Also wir hatten im Tierpark 6.000. Warte, ja, egal. 400 Individuen. Wir wollen zusammen die Summe. Die Summe. Also, die Summe. Okay. Schätze ich mal auf 3, 2, 1, 1.200. 350, habe ich gesagt. 1.200, habe ich gesagt. Im Tierpark 632 und im Zoo 1.021. Hä, und jetzt haben wir die Summe genommen? Also sind es 1.200, sind näher dran als deine 300. Naja, 1.600 noch. Auch dieser Punkt geht an René, dem ja. Penner. Oh, dann muss Marc jetzt aber aufholen, oder? Findest du nicht muss auch? Ich? Ich finde schon. Ja, du, wenn vernünftige Fragen kommen, dann weiß ich das auch. Naja, ich stell jetzt mal keine Fragen, sondern? Bevor wir gleich noch zum Beamtendeutsch kommen. Sondern jetzt machen wir, soll ich meinen Namen tanzen? Oder? Nee, du sollst nicht deinen Namen tanzen. Ich suche gerade das Spiel. Genau. Und zwar bin ich ja auch viel auf Social Media unterwegs und finde da immer wieder gute Ideen. Und aktuell ist unter anderem die Ja-Nein-Nicht-Challenge aktuell. Ja, nein, sagt nicht. Euch das was? Nein. Du darfst nicht Ja oder Nein genau, oder ja, Nicht ist ein ganz sagen. Einfaches Spielprinzip. Warte, da muss ich kurz Wer erzählen. Möchte von muss euch? Ich, muss ich von kurz denen. Erzählen, weil ich fand es hervorragend. Das Spiel wurde mal im Radio mit Gerlin Jenike. Ja. In ihrem damaligen Sender gespielt und man darf nicht Ja sagen. Ne? Und der Moderator so den ersten Anrufer gehabt und sagt so, gut, also wir spielen jetzt das Spiel. Ja, haben Sie ne? So, dann legen, wir jetzt, dann legen wir jetzt los. Haben Sie die Regeln verstanden? Und der, ja, vorbei. Genau. Ja, Spiel so geht's auch los. Also was darf ich nicht sagen? Möchtest du ja, oder, nein oder und Marc? Nicht. Ja, nein und nicht. Ich fange mal ja, an. Ja, nein, nicht. Okay. Und Marc hatte mich auf, doch schon. Ne? Marc hatte mich auf. Doch schon. Okay. Also man macht ja erstmal einen lockeren Einstieg. Ja. Man unterhält sich erstmal ein bisschen. Ich. Genau. Also zum Beispiel könnte ich dich jetzt fragen: Hey, wie war denn dein Tag? Was hast du denn heute Schönes schon gemacht? Und da kannst du ja einfach mal beantworten. Also ich bin hergelaufen vom Bahnhof aus. Okay. Hast du nicht? Doch. Du hast mich doch gesehen und ich habe übrigens einen viel besseren Weg entdeckt, als wir mal rückzulaufen zum okay. Bahnhof ja. und den sollten wir mal ausprobieren. Okay. Wärst du dabei? Ist der kürzer? Der ist absolut kürzer, weil wir gehen immer total gefährlich über die Straße. Ich habe ja. immer Angst, dass mein letzter Tag ist nach der Aufzeichnung. Deswegen würde ich den anderen empfehlen. Nach dem Motto, Marc kommt immer verletzt an und du gehst immer verletzt, oder wie? Genau. Ah, okay. Verstehe. Naja. Du hast Nein gesagt, Stefan. Nicht nur, ich er hat auch tausendmal die anderen Worte gesagt. Genau, also fangen wir mal mit deinem... Ich finde, man darf dich genau sagen. Absolut. Absolut, genau. Okay, naja, gut, dann haben wir ein bisschen was über deinen Tag heute gehört. Wie sieht es denn aus so mit deinen persönlichen Gewohnheiten? Ne? Also zum Beispiel kochst du gern? Das sind meine Gewohnheiten. Kochst du gern zum Beispiel? Total. Ja, was denn dein Lieblingsessen, wenn wir schon beim Kochen sind? Mein Lieblingsessen? Hm? Gibt es da was du absolut magst oder vielleicht gar nicht essen würdest? Ich esse diverse Sachen gern. Echt? Aber ich probierst du auch mal neue Sachen aus? Immer. Immer? Immer. Okay. Dann naja. Kriegst du uns nicht, Stefan. Also würdest du zum Beispiel Insekten essen? Könnte ich mir vorstellen. Ja? Das klingt doch gut. Ne? Also wenn ich dir jetzt einen Teller hinstellen würde, würdest du probieren? Ich würde erstmal gucken. Ja. Und dann würde ich das von der Situation abhängig machen. Okay. Erstmal sicherstellen, dass alle Delinquenten tot sind. Genau. Also wenn ich ein Jahr lang nichts gegessen hätte, dann würde ich natürlich wahrscheinlich okay. sofort zuschlagen. Also ich merke schon, es ist schwierig mit dir, ne? Aber deswegen gehen wir mal ein bisschen tiefer. Und oh, jetzt holt er die. Locken dich mal, ja, genau. Jetzt holt er die. Warte, stopp mal. Du guckst auf deinen Zettel. Steht da, wie man jemanden in die Falle lockt? Nein, oder? Ich habe mir nur die Fragen aufgeschrieben. Ach, du hast doch Fragen notiert. Genau. wir gehen mal in deine Kindheit so ein bisschen. Oh, das möchte ich bitte, ne? Also, aber bei Locken. Ja, so, pass auf. Er passt also, aber auch nicht auf. Das möchte ich nicht, hat er gesagt. Ja, nicht. Ja. Ne? Siehst du. Also hast du eigentlich das Spiel schon verloren. Ja, da hast du. Jetzt hast du das Spiel auch schon verloren. So ist ja auch eine halbe Stunde vorbei. Aber, nee, du bist gerade mal bei der Hälfte. Hä? Ja. Ach so, ist das Ziel, dass du deine 100.000 Fragen, die du gestellt hast, runter? Das wird immer krasser. Oh. Krasser. Irgendwann antwortest du automatisch mit Ja, Nein vielleicht. Ja, weil dich so in Gespräche verwickeln. Das funktioniert. Das ist du glaubst es wirklich, ja? Ja, ich glaube es. Du hast ich habe es ausprobiert. Schon verloren. Ich darf es ja, ich bin ja Moderator. Ja, auf jeden Fall echt cool, kann man sich mal angucken. Ich finde, wir sollten das Spiel mit Stefan machen. Ja? Nein. Genau, vielleicht. genau, könnt ihr ja zu Hause mal ausprobieren und guckt euch das mal an. Das heißt, du schickst eine digitale Kopie dieses Zettels mal zu. Ach so, boah, das. Ach, das ja, du ohne den Zettel können wir es doch zu Hause nicht warum? Machen. Warum? Ich verstehe nicht, dass es da einen vorgefertigten Zettel gibt. Nee, den habe ich mir ja selber ausgedacht. Ja. Krass. Weil man muss ja irgendwie. Ich schaue mir jetzt mal die Fragen an. Du kannst ja den ja kopieren. Das, ey, das sind bestimmt voll krasse Fragen. Nee, dieser so Zettel ist Gold wert, Stefan. Eine andere Spielidee, aber die spielen wir jetzt nicht. Verstecke! Nee, genau, Topfschlagen. Fange! Und zwar, vielleicht kennt ihr das, jetzt bin ich mal gespannt. Say the word on beat. Kennt ihr das? Say the word on beats. Eigentlich ist der Name total Programm. Ja, das würde René ich gerne, kennt es. Das würde ich gerne mal beobachten, wie es gespielt wird. Ja. Könnt ihr das mal beide das machen? Das gibt es auch, kommt auch aus dem asiatischen Raum, gibt es viel bei YouTube. Nee, ich will das mal erleben jetzt. Naja, ist für einen Podcast schlecht. Warum? Ist doch mit Ton. Nee, man muss es aber auch sehen. Ne? Also muss es sehen? Es ist halt so ein monotoner Beat, ne? Ja. Der von in verschiedenen Leveln, von ganz langsam und ganz schnell. Und du siehst Bilder dazu. Zum Beispiel eine Flagge, eine Sehenswürdigkeit, ein Flagge. Tier. Genau, und du musst dann immer sagen, Flagge, Tier und genauso, wie du es gerade machst. Genau. Und das ist so... Auch wenn man am Anfang hat man es echt schwer, aber wenn du da eine Stefan Weile dran bist, ist ein es Spiel echt für uns beide hier. Und ich glaube, und wir kennen das auch aus der Vergangenheit, René. Kannst du dich erinnern? Ja. Wir haben sowas auch mal gespielt, ne? Kann Nein. das sein? Also, kommt mir total bekannt vor. Genau. Das kommt mir total bekannt vor. Ich kann mich aber nicht mehr erinnern, wie das hieß, aber das ist genau sowas. Echt? Und, warte, das muss ich mir notieren. Kannst du zum Beispiel bei YouTube das mal Spiel raussehen? Heißt Say the Word on Beat. Say S Word e, buchstabiert sag man das M-O-N-D. Wort. Say the word on beat. Kannst auch Englisch. Say the word on beat. Und bei YouTube kannst du noch Deutsch dahinter eingeben, dann findest du auch einige Videos für Deutsche. Dann schreibe ich einfach, sag das Wort auf den Rhythmus. Ja, irgendwie so. Ich habe heute Nacht so schlecht geschlafen. Hast du? Ganz furchtbar. Aha. Ja, es ist ganz untypisch für mich, dass ich so lange zum Einschlafen brauche und ständig aufwache, und keine Schlafposition finde. Und Tina sagte auch, dass sie eine ganz furchtbare Nacht hatte. Ich hab so gut geschlafen. Wir können uns da überhaupt keinen Reim drauf machen. Vollmond. Nee. Ist jetzt Vollmond? Negativ. Welche Mondphase Vollmond. Haben wir? Eine andere. Vielleicht hat Stefan noch ein Spiel, was ihr spielen könnt. Vielleicht stellst du dann besser ein. Genau. Na, manchmal hilft es, Schafe zu zählen. Also ich zähle immer nur bis drei. Wir haben drei Schafe. Bis drei zähle ich meistens. Manchmal auch bis halb vier. Besser als im Witzbettel. Richtig. Ich hatte ja noch gesagt, Beamtendeutsch, ne? Ja. Ist ja auch, also wir sind ja typisch Deutschland. Die Bundeswehr ist auch sehr prädestiniert dafür. Zum Beispiel Mausefalle heißt im Bundeswehrdeutsch. Na, Marc? Ja, ich weiß es nicht. Falle Schnapp für Maustier Grau. Okay. Ja. Naja, ich habe jedenfalls ein... Danke, dass du eine Pause für Applaus. Ah, wir haben gerade einen Neumond, so wie es aussieht. Neumond, neuer Mond schon wieder. Also okay. Neumond ist ja dann von der Wirkung her quasi genauso. Ich habe es auf deiner Uhr gesehen, gerade. Zeigt dir die Mondphasen an? Nee. Dann zeigt dir nur an, dass jetzt Sonnenuntergang ist. Aber vielleicht hört man es im Hintergrund Glocken läuten. Von der Marienkirche. Von der Sankt-Marienkirche natürlich. Ja, es ist 18 Uhr. Aber noch lange nicht Schluss für uns. Genau, ich habe nämlich ein Schreiben von meinem Vermieter bekommen, weil ja ein paar Arbeiten bei mir am Haus stattfinden. Und da wurde berichtet, dass jetzt demnächst eine Fassadenbefahranlage installiert wird. Fassadenbefahranlage. Richtig, also typisches Beamtendeutsch. Die Na? Fassade wird befahren. Die wird dann befahren, die genau. Fassade, ja. Ja, das ist ja letztendlich nichts anderes wie so ein Aufzug an der Fassade, Nein. damit man hoch und runter fahren dann kann. Würde da stehen, ein Aufzug. Ja. Ein Außenaufzug. Richtig. Was gibt es denn noch? Ich habe noch andere Beispiele und ihr könnt ja mal raten, was dahinter steckt zum Beispiel. Oder wir erfinden ein sinnvolleres Wort dafür. Ja. Was ist denn zum Beispiel raumübergreifendes Großgrün? Großgrün. Ist eine Wiese. Nein, das ist ja raumübergreifend. Ja, Raum ist doch ja draußen. Aber ja, ein Raum ist doch im Öffentlichen kein Zimmer. Hm. Sondern ja, da ein steckt Raum. Nichts anderes dahinter wie ein Baum eigentlich. Das ist ein Baum. Was ist ein Baum? Ein Baum. Nein, was ein Baum ist? Na das. Was ist das? Das ist die bürokratische Bezeichnung. Ich wollte, dass du das Wort nochmal sagst. Ach so, okay. Raumübergreifendes Großgrün. Er wollte es für sich behalten. Raumübergreifendes Großgrün. Was, das ist was für Marc, hat er nämlich auch. Nicht lebende Einfriedung. Nicht lebende Einfriedung? Ja. Wo hat er denn die im Gesicht? Also im Garten. Einfriedung ist nichts anderes als etwas Zaunumsäumtes. So ist es. Es ist einfach nur ein Zaun gemeint damit. Sag nochmal. Eine nicht lebende Einfriedung. Ich meinte einfach nur ein Zaun. Ja, nicht ein Zaun. Lebend verstehe ich an der Stelle. Ja, das verstehe ich auch nicht so richtig. Und der ist auch ist gut. Halt kein, du musst dich besser vorbereiten. Nee, es ist doch logisch. Es ist keine Menschenkette. Ja. Ne? Also nicht lebend, sonst wäre es eine Menschenkette. Lebende Einfriedungs... Was? Das war schon. Nicht lebende nicht Einfriedung. Lebende Einfriedung. Und eine lebende Einfriedung ist eine Menschenkette um deinen Garten rum. Ich glaube, das ist Quatsch. Ja. Da glaube ich ganz fest dran. Der nächste. Apropos Glauben, eigentlich wollten wir heute noch über Initiationsriten zwischen Ost und West irgendwie sprechen. Das sollte eigentlich das Hauptthema sein. Das mit euren Jugendweinen. Wir haben doch noch 10 Minuten. Genau. So. Du musst schneller reden. Ich mache das auch gerne anstelle des Witzbattles. Habe ich nichts dagegen. Nächster Begriff: Anleiterbarkeit. Aber was Anleiterbar? Die Anleiterbarkeit. Was ist das? Anleiterbarkeit. Ja, Anleiterbarkeit. Anleiterbarkeit. Da kann ich mir überhaupt nichts drunter vorstellen. Nee? Also ich ist eigentlich weiß, ganz einfach. Jemand anleiten. Nee, Anleiterbarkeit. Du kannst zum Beispiel eine Wand ist Anleiterbarkeit. Oh, fast. Ja, ist anleiterbar. Kannst, eine Wand ist anleiterbar. Genau, du kannst. Also eine Anleiterbarkeit heißt, dort kann man eine Leiter ranstellen. Ja. Ja, und im Beamtendeutsch heißt es, da kann die Feuerwehr an dem Gebäude eine Leiter aufstellen. Anleiterbarkeit. Stell dir vor, es brennt und die Feuerwehr muss sagt, sorry, wir müssen erst prüfen, ob das Haus anleiterbar ist. Das wissen die. Woher wissen die denn das? Na, weil ja die Häuser abgefahren werden. Wie und, abgefahren? Na, die Feuerwehr Aufzug? Hat Pläne, wo sie mit ihren Gebäuden, mit ihren Fahrzeugen hinkommen. Deswegen hast du ja auch immer eine Feuerwehrzufahrt, weil die ja geprüft wird, ob die da hinkommen. Was die Feuerwehr allerdings meistens nicht weiß, ist, ob die Feuerwehrzufahrt gerade an dem Tag zugeparkt wurde. Genau, das stimmt. Da gibt es doch keine Live-Abfrage. Ne? Jetzt kommt was für René, Gelegenheitsverkehr. Ah, jetzt kommt was für René. Der was ist das? Arme Kerl. Gelegenheitsverkehr? Ja. Jetzt würde ich erstmal gerne wissen, was weißt Verkehr du, ist. Weißt du, warum Abendessen besser ist? Ist öfter. Alter, Gelegenheitsverkehrsteilnehmer. Warte mal, das Ding ist. Auch total simpel. Ich habe auch gleich einen Verkehrswitz. Ja. Überraschung, Stefan, was ist denn Gelegenheitsverkehr? Ja, das ist letztendlich einfach nur ein Taxi oder ein Mietwagen. Sag mal einen Satz mit Gelegenheitsverkehr. Gelegenheitsverkehr mit wechselnden Partnern. Nein, ich warte an der Straße auf Gelegenheitsverkehr. Ja, könnte. Im Beamtendeutsch. Das heißt, genau das musst du dem Polizisten sagen, wenn er sagt, hier rumlungern ist nicht. Was machen Sie hier? Ich warte auf Gelegenheitsverkehr. Gelegenheitsverkehr. Das, ja. Das könnte doch eine Bordsteinschwalbe. Ja. Darf man dieses Wort so sagen? Die könnte doch sagen, wenn sie angesprochen wird, auf der Straße vom Polizei und diesem Polizei, was machen Sie hier? Ich warte auf Gelegenheitsverkehr. Mhm. Auf die Gelegenheit? Also das ist kein öffentlicher Verkehr? Na, Taxi oder Mietwagen ist? Gelegenheitsverkehr. Gelegenheitsverkehr, ja. Nicht kein öffentlicher Verkehr. Kein Permanentverkehr. Personennahverkehr schon gar nicht. Das ist wieder was anderes, ja. Und dann haben wir noch den... Gelegentlicher Personennahverkehr. Also ja. Es ist herrlich. Und ich glaube, herrlich, diese Folge. Das wird Marc wissen, der Lautraum. Das ist eigentlich einfach. Lautraum. Ich kenne nur die stille Treppe. Aber stille Treppe ist kein Beamtendeutsch. Genau. Lautraum. Das finde ich gar nicht, also kannst du dir fast drunter vorstellen? Und dann ein Lautraum, nee, was könnte das sein, wenn du ein bisschen so um die Ecke... Halle. Ja, eine Diskothek, ja. Das beamtendeutsche Wort für Diskothek ist doch Zappelbox. Nee, das garantiert nicht. Nein. Ja, vielleicht habt ihr ja noch Ideen oder schickt uns mal ein paar Beamtendeutsch-Begriffe. Wenn ihr Beamte seid. Ich weiß, was eine fleischfarbene Badekappe ist. Aber das ist ja nicht Beamtendeutsch. Wenn ihr Beamte seid, schickt uns doch einfach mal eine Mail im Beamtendeutsch. Ja, genau. Und diesen Satz jetzt bitte mal in Beamtendeutsch formulieren. Hatte ich was euch, sollen die uns schicken? Weiß ich doch nicht. Was ist eine E-Mail im Beamtendeutsch? Elektronischer das könnte das Gelegenheitsverkehr. Informations... Irgendwas. Naja, egal. Computergestützte Schriftnachricht. Ja, wieso? Also um die Ecke muss man denken, vielleicht kommt man dann auf so Begriffe. Also langsam wird es anstrengend hier. Hatte ich euch mal von der Geschichte erzählt, wenn wir bei E-Mails sind oder schreiben, von Arnold Schwarzenegger, der war irgendwie im Stress mit einem anderen Politiker oder mit einer anderen öffentlichen Stelle und hatte da eine Anfrage gestellt, die wurde nicht zu seiner Befriedigung beantwortet und dann hat er darauf geantwortet mit einem Brief. Mhm. Und was er gemacht hat ist, wenn du die ersten Buchstaben das am linken Blattrand runtergelesen hast. Der jeweiligen Zeilen. Genau, wenn du die gelesen hast, stand da fuck you. Und das hat er in seiner Biografie hat er das offengelegt, dieses witzige Geheimnis. Ein sehr humorvoller Mensch. 600 jo. Seiten Biografie, The Total Recall, kann ich sehr empfehlen. Das ist schon mal empfohlen, genau. Dann werde ich es an dieser Stelle wieder zurücknehmen. Hört euch den anderen Podcast an. Bitte nicht lesen. Genau. Gut. Gut. Was sagt denn die Glock? Eigentlich sagt sie, wir sind durch. Eigentlich sagt sie, wir sind durch, aber das ist gut, dann können wir wie immer teasern für die nächsten Folgen. Genau. Wir wollten nämlich eigentlich über Jugendweihe sprechen. Richtig. Machen wir aber heute nicht. Jugendweihe, unsere Kindheitserinnerung. Wie ich festgestellt habe, ein sehr kontroverses Thema. Absolut. Ist es so? Ja, genau das ist der Punkt, war mir auch nicht klar. Ja. Das wird uns Marc in der nächsten Folge aber dann deutlich machen. Marc wird uns dort. Und zwar werde ich einen Meinungsverstärker mitbringen. Meinungsverstärker, ist es bei uns? Ja, also eine Baseballkeule. Achso, okay. Eine Baseballkeule, okay. Gut, ja, klingt doch gut. Ansonsten können wir noch sagen. Siehst du, das ist noch eine Quizfrage. Ab 30. März, wie viele S-Bahnlinien gibt es dann in Berlin? Eine mehr. Ihr habt 10 Sekunden. Ist eine mehr. Ja. Die S15 gibt es dann nämlich. Dann sind es wohl 15. Von Gesundbrunnen nach Hauptbahnhof. Über Wedding. Echt cool. Was? Von Gesundbrunnen nach Hauptbahnhof? Ach, das heißt, nach Norden hin wurde verlängert? Ja. Dann kommt man endlich auch gut mit der S-Bahn. Aber ich habe gehört, ein Gesundbrunnen soll nicht so geil sein. Nee, will man auch nicht hin. Nee, Wedding auch nicht. Nee. Neukölln auch nicht. Hauptbahnhof ganz zu schweigen. Ich find Wedding ist so ein lustiger Name für einen Stadtbezirk. Ja. Schon, ja. Heiraten. Ja. Der heißt einfach mal heiraten. Wedding. Ahaha. Ach so, ja. Stimmt. Ja. Jetzt, wo du sagst, fällt es mir auch als Deutscher versteht man den nicht unbedingt sofort. Naja. Also wie viele S-Bahnlinien sind es dann? Oh, warte, ich habe einen Folgentitel. Heiraten in Wedding. Heiraten in Wedding. So, was Hochzeit wir haben 1 bis 9 haben wir durchgehend. Und dann haben wir noch die Verstärker. Warte mal, 1, 2, 3, 42, 45, 46, 25, 26, 27, sind 5 25 extra, und 26. Ist das lustig, wie die dann beiden jetzt 25, ihre Hände 26, benutzen, ihre Finger? 16 hast du die 43, 42, 41? Hast du die 46 und 43? Also ich merke schon, das wird nichts. Doch. 46 und 47. Es gibt die, es gibt die 47 nicht. Es gibt nicht die 43. Okay, also es sind 16. Es sind dann. Achso, mit der 15 sind es 17. Dann sind es 16 Linien. So. Ah, so knapp. Ja. Aber, warte mal. Moment mal. Welche Punkt fehlt denn? Zähl doch mal nach. Wir haben die 1. Lass mal den zweistelligen weg, das ist zu kompliziert. Wir haben die 1. Ja. Wir haben die 2. Wir haben die 3. Die 4 gibt es nicht. Genau, wir haben die 5. Ah, warum gibt es die 4 nicht? Achso, weil die 4 die 41, 42, richtig. 43, 46 ist. Es dann gibt haben keine 43. Es gibt aber es gibt doch keine 47. 47. Es gibt doch keine 45. Selbstverständlich. Wo soll denn die 45 fahren? Ja, weiß ich doch nicht. Muss irgendwo im Osten sein. Oh Mann. Es gibt Stefan, weißt du was? Gibt es die 45? Die wo fährt die hin? Ich glaube, die haben sie nicht eingestellt? Ja, was haben sie. Spindlersfeld oder was? Was? Nee, das ist die Spindlersfeld. Das ist die 47. Doch die 47, was? Genau. Ja, komm, das führt jetzt zu weit. Also, aber warte 16 mal, ja, du hattest was stehen geblieben bei der 7, korrekt. Das ist Wartenberg. Da haben wir die 8, die fährt nach Schönefeld. Nee, ist die 9 nach Schönefeld. Die 8 fährt nach Strausberg. Genau. Strausberg. Und dann haben wir noch, wie viel haben wir jetzt? Die S10 gibt es nicht. Nee. Die S11 gibt es nicht. Gibt es ja alles nicht. Dann hast du das jetzt alles durchzieht. Genau. Bei der 2 hast du die 25 und 26 noch. 41, 42, genau. Und die Zusatzzahl 12. 75 und 85. Ach, dann sind es ja 18. Stimmt, 75. Nein, es sind nur 16. Stimmt, 85 gibt es ja auch, richtig. Ja, da fährt sie gerade. Na gut. Okay, dann bleibt noch ein Programmpunkt, oder? Gott, also für die, warte mal, für alle, die jetzt in ich hätte gedacht, ihr habt da mehr drauf. Für alle, die in diesem Wirren jetzt gerade verloren haben, wo wir überhaupt stehen geblieben sind. Ab demnächst gibt es die 15. Richtig. Und es sind dann 16 Bahnlinien. Ja, so einfach kann man sich das merken. Genau. Und jetzt zählen wir gemeinschaftlich die U-Bahn-Linien. Also, lieber nicht. Wir machen ein Lied draus. Genau. Mit der 1 fährst du nach Wannsee. Mit der 2 woanders hin. Nach Pankow. Kommt die 3, dann bleibst du draußen. Ja, liebe Zuhörer. Und die 4 gibt's gar nicht. Und jetzt auf den Beat. Genau, richtig. Say the line on beat. Genau. Gut, wo ist das? Gut. Es lag nicht am Alkohol. Es gab nämlich keinen. Der Rührkuchen war schlecht, ich sag mal. Ja, war so ein bisschen säuerlich. Der war gekehrt. Es hat bei Marc sofort angeschlagen. Oh, warte mal. Ach, Ich habe mich schon gewundert, warum der hinterm Regal lag. Genau. Warum das der einzige weiße Kuchen war. Okay, na gut. Gut. Ich dachte, ihr mögt ihn, wenn er oben schön kuschelig ist. Genau. Marc, du kannst heute das Witzbuch bei dir behalten, weil ich habe lustige Witze aus dem Internet gezogen. Oh, schön, da okay. Freue ich mich drauf. Ja. Dann machen wir weiter mit dem Witzbattle. Genau. Witzbattle Runde 1. Sie kommt ins Wohnzimmer und sagt zu ihm, ich gehe zur Kosmetikerin. Sagt er ambulant oder ist er stationär? Oh, nee. Meine Witze, die sind ganz drauf eingegangen, sind Tanken macht Spaß. Oh, passend, zeitkritisches Thema. Genau, und weil wir diesen Teaser nicht gebracht haben, tanken, und damit man die Witze auch versteht, tanken ist ganz schön teuer geworden. Ja. In den letzten Tagen. Aha. Keiner weiß warum. Also. Oh Mann. So der Witz. Keiner weiß warum. Okay, na gut. Warte, das war doch nicht der Witz. Ach so, okay. Jetzt kommt der Witz. Jetzt kommt der Witz. Also, tanken ist mittlerweile genauso gefährlich wie GV. Ne? Ja, Güterverkehr. Weil, jetzt bin ich auf die Antwort gespannt. Weil, einmal zu spät rausgezogen, zack, bist du pleite. Ja. Es sinkt für sie das Niveau. Auch das ist Renés Leben. Gut. Gut, dann machen wir mal einen einfachen Witz hinterher. Der besorgte Schneckenvater zu seinen Kindern, dass er mir ja nicht über die Straße rennt. In 3 Stunden kommt nämlich der Bus. Hä? Nicht verstanden. So, Marc. Runde 2. Liegt ein Besoffener vor der Kneipe, kommt einer vorbei und sagt, ja, liegst du hier Reklame oder? Nee. Ja, man sollte sich sowas wirklich genauer angucken und darauf basierend schlaue Entscheidungen treffen im Leben. Gut, du hast gerade, nee, Quatsch, Tankstelle. Hm. Tankstelle. Da hat gerade einer für 10 Euro getankt. Wo will er hinfahren? Zur nächsten Zapfsäule? Ja. Der geht gerade sehr viral. Ein mit 10 Leuten besetzter Bus hält an einer Haltestelle. 11 Leute steigen aus. Wie viel? 11 Leute. Ich habe 11 verstanden. Nee, hast du falsch verstanden. 3 Wissenschaftler kommentieren das Geschehen. Ach, oh, ja, kennst du, ne? Ein Biologe, die müssen sich unterwegs vermehrt haben. Der Physiker sagt, was soll's? 10% Messtoleranz müssen ja drin sein. Und der Mathematiker? Naja, wenn jetzt einer einsteigt, ist der Bus halt leer. Ich glaube, meine Frau ist tot. Wie kommst du darauf? Klasse. Im Schlafzimmer ist alles beim Alten, aber die Küche sieht aus. Bei den aktuellen Spritpreisen könnte man sich auch einen Koks kaufen und eine Leine ziehen und dann zur Arbeit rennen. Genau, ja. Also natürlich so nicht nachmachen, ne? Nicht nachmachen. Nicht genau. Mal kein Tipp, war ein Witz. Genau. Gehen eine 90-jährige und eine 100-jährige Frau auf den Friedhof Blumen gießen. Meint die 90-jährige, ey, schau mal, ich habe hier eine neue Gießkanne gekauft. Darauf die 100-jährige, na, lohnt sich das überhaupt noch? Und wenig später, nach dem Gießen, sagt die 100-Jährige, oh, mir tun die Füße ja so weh. Ich glaube, ich fahre jetzt mit dem Bus nach Hause. Da erwidert die 90-Jährige, lohnt sich das denn überhaupt noch? Pass auf, jetzt für die 90-Jährige, die läuft dann weiter zum Friedhofstor, begegnet den Mann und sagt, entschuldigen Sie, wissen Sie, wo Grab 125 ist? Und da sagt er, ja, sich alleine ausbuddeln, aber dann nicht mehr nach Hause finden. Okay, gut ergänzt, schön. Vorgedrängelt. Ja, so. Bonusrunde. Ich sag euch, die neue Gesundheitsreform, die hat's echt in sich. Ich habe neulich meinen Hausarzt angerufen und gesagt, Doktor, ich habe echt wahnsinnige Kopfschmerzen. Er fragt zurück, okay, privat oder Kasse? Ich sag mal, privat. All klar, ich hole sie ab. Hm. Nee. Gut, ja, und wie war dein Klassentreffen? Oh, wie immer, viele alte Gesichter, viele neue Zähne. Nee, so gut. Achso, du hast halt gar nicht gesagt, dass du eigentlich wieder den Fips Asmussen. Genau. Genau, da stehen so schöne Sachen drin wie: Schatz, schmeckt dir mein Essen? Suchst du schon wieder Streit, oder? Ja. Der ist noch sehr, sehr. Heute René jeden Abend, ja. Den werde ich mir merken. So, genau. Nee, pass auf: 12 Jahre geregeltes Leben. Kein Alkohol. 12, ja. 11 Jahre geregeltes Leben. Kein Alkohol. kein Fastfood, kein Smartphone, keine Schulden. Immer pünktlich ins Bett, viel lesen, geregelte Arbeit. Ja, aber dann kommst du aus dem Knast und dann ist alles vorbei. So, genau. So ist es. Gut, dann haben wir noch einen abschließenden Witz von mir. Aha. Rush-Hour. Die Straßenbahn ist rappeldicke voll. An einer Haltestelle steigt eine junge Frau zu und schnauft: Oh, bitte einen Sitzplatz für eine Schwangere, bitte einen Sitzplatz für eine Schwangere. Ein Mann steht auf und bietet ihr den Platz an. Die Fahrt geht weiter, er blickt ein bisschen an ihr herunter und meint: Boah, man sieht ja noch gar nicht so viel. Wie lange sind Sie denn schon schwanger? Und darauf die Frau: Na, seit 10 Minuten. Ah, ich habe noch ganz weiche Knie. Einer der besten in den letzten Jahren. René kramt schon nicht in seinen Utensilien einer Weisheit des Tages. Und das ist diesmal kein Waschmittel, was er empfehlen wird. Ja. Ach, jetzt verstehe ich. Aber ich wollte vorher eigentlich noch einen Witz erzählen. Auch, wolltest du? Und zwar, erst eine Frage vorweg, gibt es Vulkanologen? Sind es Leute, die sich mit Vulkanen auseinandersetzen? Ja. Ah ja, okay. Wie nennt man einen sehr gut aussehenden Vulkanologen? Mr. Lava Lava. Oh, Gott, oh Gott. Und jetzt wollen wir die Lava-Geschichte noch zu Ende bringen. Wie heißt Backlava, bevor es in den Ofen kommt? Trockenlava. Gut. Wir wollen einen Spruch hören, das habe ich hier bitte. Ja, bitte. Du auf jeden Fall, René. 3, 2, 1. Ist er eingestellt? Ah ja, okay, ich habe einen guten. Ich werde ihn in Englisch vorlesen und dann ins Deutsch übersetzen. Mal. Ich würde ihn ins Deutsch übersetzen, weil ich kein Englisch kann. Mhm. Und zwar: We are drowning in information, but starving for knowledge. Ja, wir ertrinken in Information, aber verhungern an Wissen. Ja. Genau so ist es. Wir müssen erstmal Sacken machen. Ich dachte, ihr hättet mehr Respekt vor dem Unterschied zwischen Wissen und Weisheit. Man kann viel reden, aber wenig sagen. Hör mal, jeden macht von René in jeder Folge. Ey, du kriegst gleich Kloppe, wenn es. Ach so, Mikro sei noch an. Stefan, ich wollte gleich, wenn wir nach der Sendung zusammen nach Hause gehen, noch ein Bierchen trinken, vielleicht. Ja. Genau. Vielleicht wirst du heute wieder mit Auto nach Hause gefahren. Oh, der Tüter-Tata. Dann die Augen. Ach, das Auto meinst du. Gut. Naja, ihr Lieben, das war Folge 186 vom Meißen Berlin Podcast. Schön, dass er dabei war. Schalten Sie auch in 2 Wochen wieder ein, wenn Sie Stefan sagen hören. Genau. Genau, was er sagen wird, erfahren wir in 2 Wochen. Ich freue mich auf jeden Fall, bin sehr gespannt. Bis dahin. Wir wünschen bis dahin eine schöne Restwoche. Wir verabschieden uns jetzt, wie es die BVG macht in der Straßenbahn, wenn die letzte Haltestelle erreicht ist. Habe ich nämlich neulich gehört. Da heißt es jetzt nämlich: Tschüss und auf Wiedersehen. Oder auf Englisch: Goodbye. Wenn man bisher einfach schnell mitfahren. Das geht ja in der Straßenbahn. Wieso nicht? Was ist denn da los bei euch? Das werden wir nächste Folge. Genau. Macht's gut. Tschüss. Taxi. Und hier sind die Outtakes. So, nee, wisst ihr, warum Mark Forster heißt? Er heißt ja eigentlich Mark Schillblitsch. Aha. So. So, und das Ding ist, die Leute, er hat überlegt, wie er sich nennen soll, und er hat irgendwie einen ganz abgefahrenen Namen. Supermark oder so. Auf jeden Fall, also nee, das war so Idee wohl, irgendwas in die Richtung. Aber das Base Cap ist nicht mehr. Auf jeden Fall hat er sich daran erinnert, sein Studio ist in Berlin in der Forsterstraße. Forsterstraße. Und die Leute haben immer alle seinen Namen wohl abgespeichert, Mark Forster. Und da hat er sich gesagt: Dann ist das mein Name. Schöne Story. Hokus Pokus. Rührkuchen. Ja, natürlich. So, perfekt. Rührkuchen. Ja, Stratscher Scheller. Soll ich Teller holen? Das riecht nach Arbeit für dich. Ja, dann hole ich mal Teller. Stört sich, Marc, wenn ich mein Strickzeug raushole? Könnt jetzt einen Witz erzählen, aber der ist nur zum Gucken, nicht zum Hören. Entschuldigen Sie, ich hab gerade die Straße da oben hoch in eine Katze überfahren. Ist das Ihre? Wie sieht sie denn aus? Im Restaurant kann ich eine Fanta für mein Kind haben? Ja, ist ein guter Tausch. Ach, weißt du, was gerade interessant ist, mathematisch? Wenn du zwei Drittel halbierst, hast du zwei Hälften. So ein dickes Stück Kuchen hatte ich im Leben noch nicht gehabt. Ey. Das ist so bestimmt das ist so locker 6 Zentimeter dickes Stück Kuchen. Na gut, wie so ein gedrittelter Kuchen halt aussieht, ne? Stefan kaut schon. Ich dachte, wir machen sowas ähnliches wie eine Podcast-Aufzeichnung. Ja, aber ich habe doch den roten Aufkleber auf der Verpackung rest- und rückstandsfrei weggekratzt gekriegt. Hm. Wir sind ja nicht zum Essen. Geht schon los? Ey, wenn ihr so schnell mal mit Sende vorbereitet, läuft die Uhr? Wie mit Essen. Läuft die Uhr? Ja. Sehr gut. Dann können wir ja anfangen, oder? 3, 2, 1. Kauf den Star Life Power Blower. Power Blower. Ja. Du musst einfach auf. Ich kann dann übernehmen. Ach, du warst den Letzten. Ja, ich mach den. Ich hab gesagt, er macht nichts. Okay, dann machen wir nochmal. Okay. 3, 2, 1. Kauf den Star Life Power Blower. Ja, nein, nicht. Alter Schwede, war das eine anstrengende Folge, also für ich körperlich. Ich bin völlig außer Atem. Na gut. Alles klar, hat mich gefreut, wir sehen uns in 2 Wochen. Ruhekuchen ist alle. Und tschüss. Genau, ich muss weg, Kuchen ist alle. Ja. Tschüssen.